Moin und herzlich willkommen zu Folge 37 vom High Alarm Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause, heiß wie Frittenfett. Und wir sind natürlich wie immer Benny, die verklemmte U-Boot-Luke der High-Podcast-Szene. Und natürlich Jörn, der Staubsaugerroboter der High-Podcast-Szene. Herzlich willkommen zurück. Yippie! Moin! Na, Alter? Freut mich. Ich mach jetzt sofort mein Bier auf. Wie hast du deine Sommerpause verbracht? Oh ja, hast recht. Meine Frau hatte Besuch von ihrer Versicherungsvertreterin und die hat ihr ganz schlau einen Flaschenöffner für einen Schlüsselanhänger geschenkt und die Scheiße funktioniert nicht, hörst du das? Das geht immer, das ist so ein Sicherheitsöffner, dass man gar kein Bier. Alkoholikeröffner, damit sie ihr Bier nicht mehr aufkriegen. Genau. Ist es jetzt offen endlich? Jetzt ist es endlich offen. Und Prost. Prost. Da habe ich lange drauf gewartet. Das letzte Bier hatte ich, weiß nicht, Sonntag oder so. So wie zu Alkoholikern. Ja. Lecker Astra. Wunderbar. Ja, ich auch. Großartig. Ja, wir sind wieder da. Ist das nicht schön? Es ist fantastisch. Und wir waren beide im Kino während der Sommerpause. Du hast ja gerade gefragt, wie ich meine Sommerpause verbracht habe. Ja. Unter anderem im Kino. Und ich möchte sofort die beste Geschichte erzählen, wenn ich jetzt darf. Jetzt geht's los. Hau rein. Und zwar habt ihr ja wahrscheinlich alle auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen. Oder wenn auch nicht, ist auch egal. Dass ich in Hamburg bei The Mag war. Ich habe mich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen und einem Freund von mir verabredet. Und dann sind wir nach Hamburg Dammtor in das Cinemax gefahren. Mhm. So. Und wir kamen da also an und da war dieser riesige Aufsteller, der auf dem Foto zu sehen ist, was ich gepostet habe. Und da waren aber total viele Menschen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Foto sieht. Und ich dachte so, oh krass. Wollen die alle zu The Mac? Wie geil ist das denn? Alles potenzielle Hörer. Genau. Und dann habe ich so gesagt zu so ein paar Leuten, die vor diesem Aufsteller waren, ob die mal kurz zur Seite gehen könnten, weil ich muss hier ein Foto machen mit dem Ding. Ja. Haben wir dann gemacht und die guckten auch alle ganz komisch, haben mich wohl nicht erkannt. und dann wühlten wir uns durch so eine Masse von mehreren hundert Leuten und wir haben uns überlegt, was ist denn jetzt, was ist denn hier eigentlich los? Ja. Und dann haben wir uns ein bisschen die T-Shirts der Leute angeguckt und es dämmerte uns und plötzlich fiel der Groschen. Das war genau der Abend, an dem Terence Hill ins Cinemax gekommen ist in Hamburg, dieses. Um seinen neuen Film in zwei Kinos gleichzeitig vorzustellen. Und die warteten alle nicht auf mich und auch nicht auf Jason Statham in The Mac, sondern leider alle auf den neuen Film von Terence Hill und Terence Hill selber. Da war also schon ein roter Teppich ausgerollt, über den ich fast gelaufen wäre, verständlicherweise. Ja, klar, natürlich. Hättest auch huldvoll winken können in alle Richtungen. So, hey, ja, genau. Gut, dass ihr da seid. Wäre dann nicht nötig gewesen. Ja, ich habe auch Karten, vielen Dank. und dann sind wir rein und selbes Spiel drin halt, überall Fan-Leute. Ich glaube, die wollten sich alle auf die Schnauze hauen lassen einmal, so von Terence Hill. Und, oder mit Bohnen füttern. Oder wie bitte? Mit Bohnen füttern. Ja, mit Bohnen, das genau. Entschuldigung. Und dann haben wir uns was zu trinken geholt und alles, haben uns dann in das Kino gesetzt. lachend der Observation, was gerade passiert ist sozusagen. Mhm. Und dann im Kino waren dann halt 10 Leute. Ja. Wollten die also nicht zu The Mac. Hat sich rausgestellt. Dann habe ich aber trotzdem den geilsten Film aller Zeiten gesehen, so gefühlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich was an dem Abend verpasst hätte. Nee, hast du auch nicht. Ich habe nämlich in irgendeinem Podcast, hier Nerdizismus-Podcast, da habe ich mal eine Folge reingehört und die haben über diesen neuen Terence Hill-Film gesprochen und die haben den nicht verstanden. Die haben es nicht geschafft, diesen Film zu durchdringen. Es ist halt kein Terence Hill-Film, wie wir ihn aus unserer Kindheit kennen, sondern halt sehr ruhig und sehr nachdenklich und es gibt so eine Prügelszene, die so ein bisschen eine Reminiszenz sein könnte an alte Zeiten, aber das war's dann auch. Und der fährt halt einfach auf seinem Motorrad durch die Gegend und ist dann irgendwo in Spanien in irgendeinem, man weiß auch nicht, er sagt, er will in die Wüste, aber da ist gar keine. Also es ist alles sehr merkwürdig. Okay. Lieber The Mac gucken, was Anständiges im Kino schauen und dann glücklich sein. Genau. Und deswegen ist natürlich der heutige Film auch The Mac. Das haben wir, hätten jetzt, also wer das jetzt noch nicht erraten hat, der dem hat ist auch nicht mehr gehört. Zu helfen. Genau. Ja. Der folgt uns übrigens auch nicht auf Twitter. Denn da haben wir es ja angekündigt. Ja, wir haben ja ein durchgetaktetes Programm für den Rest des Jahres. Ja, haben wir tatsächlich. Ja, haben wir schon alles verbittert. Hätten wir jetzt vor 2 Monaten auch nicht gedacht. Aber nee, so. Nur wirklich nicht. wir haben in der Sommerpause unfassbar viel Feedback bekommen über Twitter zum Beispiel. Jada Blinks hat uns auf ein sensationell lackiertes Flugzeug in High-Optik hingewiesen. Das ist wirklich fantastisch. Dann hat Jafix uns ein Bild geschickt. Eine Matheaufgabe der 4. Klasse hat er gelöst und so wie er sie gelöst hat, kam ein Hai dabei raus. Da musste man so Zahlengruppen miteinander zu einem Bild verbinden. Und ich bin unsicher, Jafix, ob du mit dem Ergebnis wirklich versetzt wirst. Ich glaube nicht, dass sie sich gedacht haben, dass da ein Hai rauskommt, aber es ist nur meine Theorie so. Dann haben wir einen schönen Hinweis bekommen von Sven, der gesagt hat, hier saure Gurkenzeit bei Heilfilmen, hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass es da so ein bisschen eng wird gerade. Und er verweist auf die TKKG-Folge 178, die heißt Hai-Alarm im Aquapark. Und ich würde sagen, das ist definitiv ein Kandidat für uns. Sollten wir uns warm halten. Auf jeden Fall, der Klappentext ist sensationell. Gibt es ein Bild zu, hat er zum Glück mitgeschickt vom Klappentext. Und das findet ihr alles in den Shownotes. Dann war irgendwie die Frage von Sir Tobi vom Himberger und von Daniel Brombeerfalter, wie ein Hai wohl ein Partyhütchen tragen würde, nämlich entweder über den oberhalb der Augen oder über die auf die Rückenflosse draufgestülpt. Und von da musste ich so lachen. Ich musste vor allen Dingen an unseren Plüschhai-Kopf im Wohnzimmer denken, der jahreszeitlich unterschiedliche Kopfbedeckungen trägt und der trägt seine Weihnachtsmannmütze immer auf der Rückenflosse, um da gleich mal schon eine Lösung vorzugeben. Ja. So. Und Kadi ergänzt unser Aufzug nicht wissend aus der letzten Folge. Da hatten wir ja uns ein bisschen lustig gemacht darüber, dass bei Deep Blue Sea 2 der Oberwasserteil der Forschungsstation so lütt ausgesehen hat und dass das nur so eine Bretterhütte auf so einem Ponton ist und dass wir uns gefragt haben, wo denn wohl das Maschinenhaus vom Aufzug ist und er sagt, es gibt mitnichten nur Aufzüge mit aufgesetztem Antrieb, sondern auch welche mit einem hydraulischen Maschinenraum, der ist unterhalb verbaut. Also ich muss sagen, vielen Dank für diese Info, weil ich habe das ja für absoluten Quatsch gehalten, als du das vorgeschlagen hast. Ich erinnere mich nämlich, als ich die Folge selber mal gehört habe, dass ich doch schon sehr lachen musste über diese Szene, weil wir uns da so wunderbar drüber auslassen, über dieses kleine Häuschen und den darunter liegenden Metallblock an Forschungsstationen. Und ich finde, es ist eine sehr lustige Szene in der Folge, um uns mal selbst auf die Schulter zu klopfen. Und Kadi nimmt dem ganzen Ding jetzt komplett das Feuer und sagt, das kann schon sein. Das ist schon möglich. Das ist natürlich im Nachhinein ein bisschen peinlich, naja, wenn man sowas nicht weiß. Aber jetzt haben wir wieder was gelernt. Also ich habe wieder was gelernt und vielen Dank dafür. Da muss ich mich doch sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Tatsächlich. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und Manu gab uns schon mal einen Zusammenschnitt aller Wortspiele aus Zeitungen und US-Nachrichtensendungen, die in denen über The Meg berichtet wurde. Also da steht dann zum Beispiel, er hat ein großes Stück aus dem Kinostarts rausgebissen, er hat die Konkurrenz verschlungen und so weiter. Schöner Artikel, schöne Zusammenfassung, verlinken wir euch selbstverständlich auch. Und Westküsten-Andi hat uns ein Video geschickt von einem unfassbar großen weißen Hai an einem Thunfischköder. Aber er schreibt zu Recht, das muss ein Fake sein, denn der Hai brüllt ja gar nicht. Ja. Die Leute hören aufmerksam zu, ich merke das schon. Ja, das ist wirklich ein großer Spaß mit diesen Elite-Hörern, die wir haben. Und mein Lieblings-High-Tweet in letzter Zeit kommt von Die Katzenhai. Gründe, weshalb Haie super sind. Erstens, eigenes Trash-Film-Genre. Zweitens, wenn man gegen die Nase bubt, gehen sie in Standby. Drittens, sie sind wichtig für die Meere. Viertens, sie sind die besseren Delfine. Und fünftens, manchmal töten sie Menschen, das ist auch okay so. stimmt das, wenn man es gegen die Nase pöppelt? Na, es gibt so Videos von Tauchern, die Haie an so kraulen an manchen Stellen und die werden dann wirklich so völlig apathisch und du siehst richtig, wie sie völlig runterfahren und in so ein Entspannungskoma verfallen irgendwie. So ähnlich wie bei Krokodilen, wo die Krokodilbändiger dann mit so einem Stock an der Schnauze entlang schleichen und dann werden die ganz, ganz still und dann kann man den Kopf irgendwie ins Maul stecken. So ähnlich ist das bei Haien auch. Die kann man dann so richtig auf den Rücken drehen und weiter kraulen und so. Weiß ich nicht selber, habe ich nicht ausprobiert, aber ich habe diverse YouTube-Videos gesehen, wo das passiert. Und dann war ja die große Frage, ob wir Hungry Shark World schon mal auf dem Handy gespielt haben. Jokerface hat uns da entsprechend angesprochen. Ich habe es mir installiert. Du auch? Ja, ich auch. Ja, ja sicher. Mir ist aufgefallen, ich kannte es schon. Du kanntest es schon? Ja, es gibt nämlich, ich habe mal ein Spiel gespielt eine Zeit lang, vielleicht habe ich das sogar auch mal im Podcast hier erwähnt, Hungry Shark Evolution. Das ist exakt das gleiche Spiel. Die haben es einfach nur umbenannt und Werbung für The Mag vorne dran gemacht. Also, ich habe es zum ersten Mal installiert und fand es, ehrlich gesagt, ja, es war lustig, aber hat jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht. Also, wenn man mit dem Hai da ein bisschen rumschwimmt, dann ist es irgendwie 10 Minuten lang cool, so auf der Toilette bei der Arbeit, so. Genau. Nach dem Motto. Und danach ist eigentlich, hast du nicht den Reiz, es wieder anzumachen, finde ich. Aber die Idee ist trotzdem ganz cool. Die Idee ist ganz witzig. Also du schwimmst halt da durch die Gegend. Du musst halt irgendwie, es gibt irgendwie 3 Aufgaben, die du erfüllen musst. Irgendwie so und so lange überleben, so und so weit schwimmen und so irgendwie Geld verdienen musst du eigentlich auch noch. Und musst du nicht auch noch irgendwelche Vögel fressen? Also egal, irgend so ein Kram musst du halt machen. Und dann kannst du halt irgendwie Geld verdienen und Power-Ups und irgendwann kannst du dann eben einen größeren Hai kriegen und kannst dann noch irgendwie einen Kumpel dabei haben, der dich irgendwie beschützt gegen irgendwas. So weit bin ich gar nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und das ist tatsächlich schon der Unterschied zu Hungry Shark Evolution. Das Hungry Shark Evolution Game, das war wirklich free to play. Da kamst du also wirklich auch relativ leicht, relativ weit. Und ich war dann auch, ich hatte mich vom Mako-Hai hochgearbeitet schon bis kurz, ich weiß nicht, Tiger-Hai und dann noch einen weiter. Und bin dann so an der Evolution zum weißen Hai stecken geblieben. Damit wäre es mir nämlich möglich gewesen, so weit aus dem Wasser rauszuspringen, dass ich so einen Typen fangen kann, der am Fallschirm hinter einem Motorboot hängt. Und das hätte, ich glaube, irgendwie 10.000 Millionen Punkte gegeben. Und bei Shark World, Hungry Shark World, musst du nämlich Geld bezahlen für alles, was du willst. War doch klar. So, und das ist so ein bisschen comicartiger gemacht. Aber im Wesentlichen, dass die Steuerung und das Spielprinzip und auch viele Elemente aus dem Spiel sind 1:1 die gleichen. Dann weißt du, wie es so oft ist, mehr als ich. Tut mir auch manchmal leid. Aber nicht sehr doll. Und dann gab es auch noch, um das ganz zu Ende zu bringen, einen als Hai bemalten Stein irgendwo im Wald von Schleswig-Holstein und noch viele andere Tweets, die wir, wie die ganzen, die ich jetzt vorgelesen habe, in den Shownotes verlinken werden. Ja, das war eine ganz schöne Menge. Ich habe irgendwann aufgegeben und gedacht, das macht Jörn schon. Jörn macht den Twitter-Kram, ich mache den Facebook-Kram. Genau. So oft kamen die Notifications halt auch auf mein Handy, dass ich irgendwann gesagt habe, so, alles klar, da steige ich jetzt eh nicht mehr durch. Und Aufgabenverteilung ist die bessere. Wir haben nämlich auch auf Facebook Sachen bekommen. Und zwar haben wir einen Link bekommen. Also wir wurden auf einem Video verlinkt quasi von Anne über Facebook. Und zwar den Song Baby Shark. Den gibt es schon länger. Das ist halt so ein Kindersong, ne? Mhm. Baby Shark, düdüdüdüdüdüdüdüdüd. Baby Shark, düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüd Von kleinen Mäulern, die auf und zu gehen, zu immer größer werdenden. Und dieses Video, wo sie uns verlinkt hat, ist eben so eine Choreografie von irgendwelchen verrückten Japanern mit Haihüten auf. und du wirst es nicht mehr los. Das ist wirklich ganz schlimm. Genau. Und dann haben wir eine Nachricht bekommen von Caroline auf Facebook. Sie bedankt sich ganz herzlich für unseren Podcast und die Inspiration, die wir in ihr Leben bringen. Sie hat sich dank uns die Sharkbox Sharkbox XXL mit 9 Filmen geholt. Yeah. Und das hat sie auf Facebook gepostet mit den Worten: Tschüss Leben, hallo Haifilm. Und uns gefällt das. Ja. Yeah. Es gab übrigens vor 6 Jahren, als ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe, hatten die gerade eine Aktion in Schleswig-Holstein-Hammer und da ist eine Band aufgetreten, so eine 3-Mann-Kombo, und die hatten einen Song ins Rennen geschickt, dessen Refrain war: Gefällt mir, das teile ich und gebe auch noch einen Kommentar. Und das war halt bei uns sowohl im Büro als auch zu Hause monatelang war das so ein Ding, was man einfach mal unvorbereitet und zusammenhanglos in den Raum gesungen hat. Da musste ich gerade dran denken, weil das ist halt genau Geil. Sowas. Ja. Ich hab sie auch inzwischen gefragt, ob sie schon alles durchgeguckt hat. Ich habe eigentlich die Antwort vergessen. Ich glaube schon. Ja, gut. Ist nicht so wichtig. Ja. Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen, und zwar von Jan. Jan schreibt: Vielen Dank für die tollen Podcast-Folgen, welche ihr bisher für uns gemacht habt. Ich habe, zum Leid meiner Frau, jede einzelne bestimmt schon 3-mal gehört. Respekt. Der Grund, weshalb ich mich bei euch melde, ist die von euch besprochene Problematik der immer geringer werdenden High-Film-Auswahl und damit das eventuelle Fehlen von zu besprechenden Filmen. Aber vielleicht sind ja zukünftig auch andere Tiergenres für euch interessant. Zurzeit bietet Mediamarkt in Berlin eine super Auswahl an Trash-Tier-Filmen. Und das für eine 1,11 Euro pro Blu-ray. Hier ein paar, die ich ergattert habe. Und dann sind da so Sachen dabei wie Mega Alligators und Mega Python vs. Gatoroid. Ja, vielen Dank für diese Nachricht. Aber ich glaube, dass wir bei den Haien bleiben. Ja, eindeutig. Ja. Das ist zwar sehr lieb, aber wir wollen uns hier ja nicht irgendwie auf Zwang irgendwelche Scheiße reingucken. Also ich würde das halt auch nicht gucken. Ja, genau, richtig. So Hype-Filme gucke ich auch privat, genau. Aber so genau. Die Gatoroid-Filme, also ja, die fliegen auch im Amazon-Algorithmus ständig an mir vorbei. Komisch. Ja, weil ich weiß auch nicht, woher diese merkwürdigen Empfehlungen immer kommen, die ich mir angucken muss bei Amazon. Schlecht programmiert. Ja, merkwürdig. Aber das interessiert mich so überhaupt nicht. Ich habe jetzt schon recherchiert, Caroline hat alle Filme geguckt. Yeah. Respekt. Gutes Mädchen. Ja, das war's von meiner Seite. Also nicht wirklich, aber was wir noch so zugeschrieben bekommen haben auf Facebook, dazu ein andermal. Genau. Aus Gründen. Aus Gründen, exakt. So. Jetzt muss ich nur gerade noch mal schnell den Klappentext raussuchen. Der habe ich schon in unseren Text eingefügt. Ja. Hast du? Ach, du bist so, also einmal mit Profis arbeiten und dann kommst du an Benny ran. Deswegen lese ich ihn auch direkt vor, wenn du willst. Geiler Typ. Warte mal, ich muss kurz warten, bis mein Browser also, hier alles geladen hat. Also ob es offiziell ist, weiß ich nicht, aber ich habe einen gefunden. Ich habe ja keine Blu-ray, die gibt es ja noch nicht. Ja. Aber die werde ich mir kaufen, weil der Film lohnt sich. Ich habe sie bestellt. Ich habe so viele beschissene Blu-rays in meinem Schrank stehen. Ja. Und für die lohnt es sich auf jeden Fall. Ja. Den Film inzwischen noch 2-mal gesehen. Hau rein. Okay, The Meg, los geht's. Lange wurde er für ausgestorben gehalten, der Megalodon. Ein urzeitlicher Riesenhai, der die vielfache Größe eines weißen Hais erreicht. Doch in der Tiefsee des Pazifiks lauert ein uraltes Böses. Als ein Forschungs-U-Boot von dem Untier angegriffen wird, ist die Zeit knapp. Das U-Boot liegt manövrierunfähig am Meeresgrund. Die Crew kämpft gegen das einbrechende Wasser, den unbarmherzigen, mehr als 20 Meter langen Killer, der davor seine Bahn zieht. Um die Katastrophe zu verhindern, sucht der Meeresforscher Dr. Min-Wei Sun bei dem Tauch- und Bergungsexperten Jonas Taylor um Rat. Taylor schlägt den Auftrag sofort aus. Zu gut kennt er die Gefahr, hat er doch selbst bereits unangenehme Bekanntschaft mit dem Riesenhai gemacht. Nur widerwillig schließt Taylor sich Dr. Sangs Tochter Suin an. Von der Unterseeforschungsstation Manta One begeben sie sich auf eine gefährliche Tauchfahrt. Doch der Megalodon greift bereits an. Ich erkenne den Film jetzt nicht so wahnsinnig wieder, aber wir werden... Doch, die ersten 20 Minuten sind da drin enthalten. Naja, zum Teil, nur anders. Na gut, fangen wir mal an mit der Zusammenfassung. Der Film beginnt mit einer dramatischen Rettungsaktion in einem gesunkenen U-Boot. Männer in Schutzanzügen sind da drin unterwegs und suchen nach Überlebenden, als es plötzlich eine Erschütterung gibt. Irgendwas scheint das U-Boot anzugreifen. Der Rumpf verformt sich und jetzt muss es sehr schnell gehen. Der Chef der Rettungseinheit ist schon raus, seine beiden Kollegen sind hinter einem verklemmten Schott eingeschlossen. Als das Sonar einen weiteren Einschlag ankündigt, sprengt der Chef Jonas die Rettungskapsel ab und Schiffsarzt Heller Ella is not amused. Sind Sie verrückt? Lassen Sie das, Ella. Wenn wir zurückgehen, sterben wir alle. Ich meine alle. Was haben Sie getan? Harter Schnitt. Wir verfolgen einen Hubschrauber vom Dach eines Hochhauses in Shanghai entlang der Küste zu einer Art Ölplattform, wo er landet. Ein Mann steigt aus. Mr. Morris ist der Investor, der die Plattform und die Unterwasserlabors dazu bezahlt hat. Manta One heißt die Forschungsanlage und ihr Investor ist ein furchtbarer Großkotz. Buh, Entschuldigung. Nur raus damit. Der Stationsleiter Dr. Chang und seine Tochter Su Yin fahren mit Morris runter zu den Labors und in die Zentrale. Von dort aus behält Stationsleiter Mac alles im Blick. Natürlich heißt er Mac. Natürlich. Morris kommt gerade rechtzeitig zum Start eines Forschungs-U-Bootes, das den Grund des Mariannengrabens erforschen soll. Mac, wir haben die Thermodyne durchquert. 11.000 Meter. 100 Meter über dem Meeresboden. Möglicherweise. Möglicherweise über den Meeresboden. Möglicherweise? Was meint er damit? Kommen Sie, sehen Sie sich das an. Seit 1875 gehen wir alle davon aus, dass der Marianengraben die tiefste Stelle der Weltmeere ist. Ich habe die Theorie entwickelt, dass das, was wir für den Meeresboden halten, eigentlich eine Schwefel-Wasserstoffschicht ist. Unterhalb dieser Wolke könnte sich eine neue, vollkommen neue Welt befinden. Großartig, ich liebe dein Slang, wenn du das so machst, finde ich geil. Großartig, hau rein. Du bist dran. Achso, ich bin das. Achso. Das Forschungs-U-Boot und seine Crew soll feststellen, ob das stimmt. Falls nicht, hat Morris 1,3 Milliarden Dollar verloren und der Film wäre vorbei. Ja, ist doch so, oder was? Ja, natürlich. Ja, bitte. Entschuldigung. Nee, hau rein. Also, lass dir Zeit. Nach einem letzten Check taucht das Boot, Überraschung, durch die Wolke und entdeckt eine völlig neue Welt. Alles sieht fremdartig und faszinierend aus. Sie forschen ein wenig herum, setzen auch einen kleinen Rover aus und freuen sich, bis plötzlich ein ziemlich großes und schnelles Etwas auf dem Sonar auftaucht und nach dem Rover auch das U-Boot angreift. Laurie kann auch schnell funken. Leute, hier unten ist irgendwas. Jonas hatte recht. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Jonas hatte recht. Bevor die Verbindung abreißt. Im Kontrollzentrum ist die Laune am Boden. Der Kontakt zum Boot ist weg. Aber die Vitalfunktionen werden noch übertragen. Sie leben also. Wie lange haben Sie noch? Vielleicht 18 Stunden. Die Ballastventile klemmen. Das Boot kann alleine nicht auftauchen. Wenn wir versuchen, es abzuschleppen, besteht eine 50-50 Chance, dass die Tanks explodieren und dass die Kapsel bricht. Können wir sie nicht an die Luke andocken? Keine Chance. Die Schäden an der Luke sind extrem. Die sind 6 Meilen unter uns. In so einer Tiefe wurde noch nie ein Rettungsversuch gestartet. Also, das ist nicht ganz richtig. Stationsleiter Mac will offenbar Jonas vom Anfang reaktivieren. Alle anderen, insbesondere Dr. Heller, sind dagegen. Dr. Cheng spricht ein Machtwort und ordnet an, dass Jonas geholt werden soll. Der treibt sich in einer Bar in Thailand herum und streitet sich dort mit dem Fischer, der sein Boot gechartert hat. Mac und Chang reden mit Jonas, der erst ablehnt und dann doch einwilligt, als er hört, dass Laurie in Schwierigkeiten ist. Ihre Ex-Frau und ihre Crew stecken in 11.000 Metern fest. Ich fürchte, die sind da unten derselben Spezies begegnet wie Sie. Ich habe Taucher mit wenig Erfahrung, die runtergehen würden. Aber ich glaube, ich bin es meiner Crew schuldig, dass diese Rettungsaktion die besten Aussichten auf Erfolg hat. So reden die meisten Chinesen übrigens. Das ist so, das ist bekannt. Im U-Boot wird es unterdessen langsam kalt und wenn Wall es schafft, einen Kurzschluss in der Firewall zu erzeugen, könnte der Computer neu booten. Achtung, Bullshit, egal. Das klappt. Auch die Heizung funktioniert wieder. Yay! Aber weil auch das Licht angeht, kommt das unbekannte Biest wieder und greift das Boot an. Alle fliegen durcheinander und Laurie landet unglücklich auf dem spitzen Ende eines Schraubenziehers. Und der steckt von jetzt an in ihrem Bauch. In der Station sprechen Heller und Changs Tochter Su Yi über Jason, als Jax reinkommt und sie informiert, dass beim letzten Angriff die Sauerstofftanks des U-Boots beschädigt wurden und die Zeit jetzt immer knapper wird. Su Yin beschließt, mit einem Gleiter das Boot abzuschleppen, allen Risiken zum Trotz. Kurz nach ihrem Start kommt Jason auf der Station an, fackelt nicht lange und startet ebenfalls durch. Vorher muss Stationsleiter Mac uns Zuschauern aber noch erklären, was hier gerade passiert. Jonas, du weißt, dass dieses Boot für maximal 12.000 Meter zugelassen ist, oder? So wie das da unten auf dem Meeresboden? Haha, guter Hinweis. Start klar? Sobald du die Sicherheitsregler deaktivierst und auf manuelle Steuerung umschaltest, und ich weiß, das wirst du, kriegt das System Probleme, die schnellen Druckwechsel auszugleichen. Pass auf, dass dir nicht die Trommelfälle platzen. Im Boot trifft er auf Chunks Enkeling Meiye. Hallo, Skipper. Du musst der crazy Typ sein. Wer nennt mich denn so? Meine Mom, Dr. Heller. Weißt du, ich bin nicht crazy. Ich habe nur Dinge gesehen, die sonst niemand gesehen hat. Das ist die Definition von crazy. Die Lüde zeigt ihm noch irgendwelche Knöpfe von der Technik des Bootes und geht dann auch schon wieder. Letzter Check vor dem Start und los. Volle Pulle und entgegen jeder Sicherheitsvorkehrung taucht er ab und tschüss. Am Meeresgrund verarzten sie immer noch Lorys Wunde, als Soyin das U-Boot findet. Sie will es gerade abschleppen und bereitet sich darauf vor, als das vom Scheinwerferlicht angezogene Biest sie rammt. Es ist ein riesiger Tintenfisch, der die Kapsel zerquetschen will. Und Sekunden vor dem Desaster hört das Vieh aber auf und ein Megalodon mit einem Tintenfisch im Maul schwimmt durch die Lichtkegel. Als der Megalodon den leuchtenden Gleiter erneut angreifen will, lenkt Jonas ihn in letzter Sekunde ab. Sprengen Sie Ihre Tanks! Nein, ich kann Ihnen helfen. Ihr Gleiter ist beschädigt. Sprengen Sie Ihre Tanks sofort. Jonas dockt am Havarie-U-Boot an und öffnet die völlig verzogene Luke. Rettet Lori und der Megalodon meldet sich auf dem Sonar zurück. Weil Wall nicht so recht in die Pötte kommt und halb in der Luke stecken bleibt, schließt Toshi das Shot hinter ihm und sprengt die Verbindung. Er opfert sich, um die anderen zu retten. Lorys Verletzungen erweisen sich als nicht so schwerwiegend und eigentlich könnte der Film hier zu Ende sein, wenn da nicht noch der Megalodon wäre. Dr. Chang sieht ihn als super Forschungsprojekt und will behutsam weiterforschen, aber Morris drückt auf die Tube. Was passiert hier? 20 Millionen Rover, weg. 30 Millionen U-Boot, futsch. Sie sitzen im teuersten meeresbiologischen Unterwasserferiencamp der Welt. Und während im Konferenzraum noch diskutiert wird, wie sinnvoll weitere Forschung im Gefahrengebiet Thermoklyne ist, trifft Klein Miyi auf den Megalodon. Der greift nämlich genau den hell erleuchteten Acrylglaskorridor an, in dem die Lüde gerade spielt. Als die Erwachsenen bei Miyi ankommen, sehen sie nur noch das völlig verängstigte Kind und die Zahnabdrücke im Glas, bevor der Megalodon sich publikumswirksam einen jungen Buckelwal schnappt und verputzt. Wie konnte der Megalodon die Schwefelwasserstoffschicht durchdringen? Oh, als der Gleiter aufgestiegen ist, war die Thermoklyne intakt, ne? Die Temperatur betrug 1 Grad Celsius. Aber eine Minute später, als die Evolution aufgetaucht ist, ist die Temperatur um 25 Grad angestiegen. Da könnte ein Hai durchkommen. Oder 20. Als der Mac die Origin gerammt hat, wurde sie auf einen Thermalschlot geschleudert. Die Hitze aus dem Schornstein hat sich einen Weg durch die kalte Schicht gebahnt. Das war also der Weg. Das klingt so geil. So. Finden und töten ist Jasons Idee, aber das sieht so je anders. Weil jetzt sie aber immer mehr Boote in Seenot geraten, ist sie schnell überzeugt und das ist dann auch das Signal zum Aufbruch. Mit einem Ortungspfeil wollen sie den Mac markieren, ihm folgen und währenddessen den Haikäfig und ein starkes Gift vorbereiten. Die wollen sie dem Biest injizieren, die Gift. Das mit der Markierung muss natürlich Super Jonas machen, weil der Megalodon ja Boote immer angreift. Um es kurz zu machen, er schafft es, aber es wird sehr knapp für alle. Mit dem Haikäfig und einer Ladung Köder steigt Su Yi mit ins Wasser. Fehlt nur noch der Überhai. Der kommt aber wenig später und versucht, den Käfig zu fressen. Jonas springt heldenhaft hinterher, zieht sich am Seil zu dem Käfig und dem Megalodon, dem inzwischen das Gift injiziert ist, und rettet Su Yi. Es dauert aber noch einige spannende Momente, bis der Megalodon wirklich stirbt. Weil dieser Film trotzdem noch 50 Minuten dauert, können wir hier spoilern. Es gibt einen zweiten Megalodon, der ist auch viel größer und böser. Er wirft das Schiff um und sorgt für absolutes Chaos unter den Crewmitgliedern. TJ verliert als erster die Nerven. Deswegen verlassen wir die Station nicht. Deswegen verlassen wir die Station nicht. Aber sie mussten ja unbedingt da runtergehen und ihn wütend machen. Das Ding hat Heller getötet. Wall und Toshi. Das waren meine Freunde. Mit zwei Schlauchbooten und Luftunterstützung von Morris Söldnern schaffen sie es zurück zur Station, wo Su-ji inzwischen den Verlust ihres Vaters Chang betrauern muss. Darüber kommen sie und Jonas sich endlich mal ein bisschen näher. Das hat sich ja schon den ganzen Film über angedeutet. In einer Erklärung teilt Morris der Crew mit, dass er die Behörden in China und Taiwan über den Megalodon informiert hat. Die Chinesen wollen das Vieh mit einem Zerstörer jagen. Morgen wird die Station evakuiert. Er selbst fliegt schon mal vor, weil er wichtige Milliardärsangelegenheit zu erledigen hat. Und wir ahnen es, das war alles gelogen. Er will selbst auf Megalodon-Safari gehen. Was haben Sie für mich? Das sind Semtex-Ladungen mit hoher Detonationsgeschwindigkeit. Und die sind mit Verzögerungszündern ausgestattet am Seil, damit sie sinken können. Im Grunde sind das Unterwasserbomben. Gut. Ich weiß nicht. Das ist keine ratsame Vorgehensweise. Jede Person, die durch diese Bestie verstümmelt oder getötet wird, ist ein potenzieller Rechtsstreit. Ein potenzieller Kläger. Ganz cool. Das wird ein Spaß. Klappt nur alles leider nicht, weil seine Vollprofis von Handlangern das ganze schöne Semtex auf einen Wal werfen, statt auf den Megalodon. Der Wal stirbt und wird damit zum besten Megalodon-Köder der Welt und endlich wird Morris mal gefressen. Mit einem Evakuierungsschiff bricht die Crew um Jonas auf, um dem Meg unweit des am meisten bevölkerten Strandes der Welt eine Falle zu stellen. Walgesänge, Gleiter und Sprengstoff sollen dabei eine tragende Rolle spielen. Der Megalodon ist aber schneller als unsere Helden und pflügt einmal gemütlich durch das Schwimmerbuffet im seichten Wasser von Suncha Beach. Wie Jonas und seine Crew den Megalodon von den Touristen weglocken und ob sie das Vorzeitviech zur Strecke bringen können, das seht ihr ab Mitte Dezember auf DVD und Blu-ray. Und nachdem ich mir ein neues Bier geholt habe, bis gleich. Oh ja, bis gleich. So, neues Bier, neues Glück. Ja, ich wollte meins ja aufmachen. Das dauert ja immer ein bisschen mit diesem komischen. Stimmt, hättest du schon mal mit anfangen können eigentlich. Ja, das wäre schlau gewesen. So. Mann, ey. Wie verdurstest du beim Bier öffnen? Das ist unfassbar. Ja. So, ja, was sagen wir zu dem Ding? Es ist, also, mir fehlen echt die Worte. Und als ich aus dem Kino rauskam, ich war richtig geflasht. Ich fand's richtig geil. Ich habe auch meinen beiden Begleitern auch direkt gesagt, wie geil ich das fand, dass ich das auch nicht alleine gucken musste. Und selbst die fanden es auch richtig cool. Das war ihr erster High-Film. Und ich bin im Kino auch ausgerastet. Ich bin ausgerastet, weil es so geil war. Weil so viele Szenen, es ist ja auch relativ viel vorhersehbar, sag ich mal, weil man einfach diese Story, die kennt man ja schon. Genau. Ne? Es ist ja die gleiche Story wie in den meisten High-Trash-Filmen. Aber halt auf einem ganz anderen Produktionsniveau. Und beispielsweise, da kommen wir nachher sicherlich zu, aber wo der eine Mac den anderen frisst. Ja. Da habe ich laut aufgeschrieben, weil ich das so geil fand. Obwohl ich das genau wusste, dass das passiert. Das sah so unfassbar eigentlich gut aus. Und ich wirklich im Kino so, ja, wie geil. Und ich habe auch irgendwie ein paar Blicke geerntet. Aber das war es wert, weil der Film hat mich so dermaßen begeistert. Ja, eindeutig. Einfach nur hin und weg. Also, ja. Wer den nicht gesehen hat, der hat ihn nicht gesehen. Ja. Muss man einfach mal sagen. Der hat es aber auch nicht anders verdient. Nein, also so. CG High ist einfach unglaublich Wahnsinn. Fantastisch. Der also, das so sieht geil aus. Von vorne bis hinten sieht jedes Fitzelchen an diesem High absolut echt aus. So mega. Auch diese leicht verranzte Fresse und alles. Ja, das, also so. Diese Detailtiefe, so dass das hatten wir ja schon mal so ein bisschen so ähnlich, wenn irgendwie eine Puppe im Spiel war, dass dann irgendwie Narben dran waren oder so. Aber auch so dieser Moment, weißt du, wenn der zubeißt, wenn der frisst, dass dann so ein bisschen das Fleisch rund ums Maul, dass das so ein bisschen schwabbelt und ach, das ist alles, da stimmt einfach alles an dem Vieh. Das ist das, so geil. Das Modell irgendwie die .3D-Datei oder so müssen die auf jeden Fall an die ganzen anderen Studios mal verteilen. Genau. Wunderbar. Und der ist, ich finde sogar, der ist auch nicht so häufig unterschiedlich groß. Also da haben sie auch ein bisschen drauf geachtet. Also er ist immer noch in jeder Szene genauso groß, wie er dramaturgisch sein muss. Ja, sicher, aber nicht mehr so extrem, dass aber er einmal es größer fällt halt als ein nicht so Kreuzer krass ist. Auf. Ja, genau, richtig. Ja. Es fällt nur uns auf, glaube ich, so. Ja. Wenn wir vorne anfangen, ne? Ich finde ja die Eröffnungsszene, die ist ja schon wesentlich deeper als viele andere High-Filme, also als viele ganze Filme quasi. Ja. Weil da steckt ja so viel drin, auch moralisch. Da überlegst du dir ja selber, finde ich, versuchst du jetzt alle zu retten und stirbst als Held und alle sterben? Oder rettest du ein paar und lässt ein paar bei draufgehen? Und das ist ja, ich weiß nicht, Pest oder Cholera, das ist ja quasi ja. die schwerste Entscheidung seines Lebens wahrscheinlich. Ja. Und das ist ja schon so, hat ja so schon so viel Tiefgang, und dann geht's erst los, dann geht der Film erst los. Und das ebnet, finde ich, ein sehr schönes Bild für den ganzen Verlauf des Films. So, genau. Warum das also, eine gefährliche Aktion ist, quasi. So, dieser Moment, er kommt aus dieser Luke raus, sitzt in der Rettungskapsel um ihn rum, alles sehr eng, die ganzen Überlebenden liegen da. Und dann kommt über den Lautsprecher für alle hörbar, kommen die Hilfeschreie seiner Kollegen, die sagen, wir kriegen das Schott nicht auf, du musst herkommen, hilf uns bitte hier raus, das Wasser läuft rein. Es wird immer krasser, was die schreien. Und du siehst auch einfach die Blicke, die zwischen diesen Leuten hin und her gehen, weil jeder genau weiß, das ist jetzt scheiße, aber entweder hauen wir ab oder wir bleiben alle hier unten. Und der Einzige, der es nicht schnallt, ist Dr. Heller, aber okay. Der schnallt ja eine Menge. Der eigentlich von allen der Schlauste sein sollte. Ja, genau. Also das war schon ein ganz, ganz starker Einstieg. Was ich nicht so richtig mochte, war, wie wir Jonas nachher in Thailand gesehen haben. So dieses betont lockere, ist mir doch scheißegal, interessiert mich alles nicht. So, das hat, fand ich ein bisschen drüber. Das passt auch irgendwie nicht zu der Film, ne? Ja, genau. Es passt irgendwie nicht so richtig zu dem überlegten, strukturierten, fokussierten Typ, den wir am Anfang gesehen haben und den wir danach den Rest des Films die ganze Zeit übersehen. Das stimmt. Also, das haben sie wahrscheinlich einfach gemacht, um zu zeigen, wie sehr er das damit nichts mehr zu tun haben will seit dieser Aktion. Und wahrscheinlich. Ich finde aber auch, es kommt ein bisschen unglaubwürdig rüber, insbesondere wenn man hört und sieht, dass er den ganzen Tag Bier säuft und rumlungert. Ja. Und dann hat er ungefähr den heftigsten durchtrainierten Körper aller. Also wenn ich den ganzen, genau. Also wenn ich eine Woche lang, nein, mein Leben, okay? Also ich mach das auch. Nur anders. Und ich habe nicht so einen Körper wie er, ja. Glaube ich. Also der Spiegel sagt das zumindest. Und der Spiegel der, schreibt der über würde dich ja auch krass. Ein bisschen. Hä? Der Spiegel schreibt über dich krass. Ja, oh Gott, Jörn, mein Gott. Entschuldigung. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, nee, ich komm klar. Ja. Nee, also der würde ja nicht so aussehen, wenn das, was sie da erzählen, wahr wäre. Dadurch kommt das schon ein bisschen unglaubwürdig rüber. Er sieht halt nicht aus wie jemand, der seit 3 Jahren Alkoholiker ist. Richtig. Will ich damit sagen. Ja. Auch ja, im und Gesicht vor allen Dingen, nicht. Der in der Bar einschläft und da kommt jemand vom Personal vorbei, nimmt ihm das Bier aus der Hand und stellt ihm Neues hin. Genau. Damit er gleich eins hat, wenn er so, also solche Leute sehen nicht so aus, Punkt. Ja, total geil, also so eine Bar will ich auch haben. Gut, ja und dann kommen wir jetzt zu dieser Station, die Unterwasserstation, da fühlt man sich sofort in viele andere Hai-Filme versetzt, ne? Nicht zuletzt die wir als letztes besprochen haben, Deep Blue Sea und solche Sachen. Es sind nur einfach ganz andere Kaliber in Sachen Schauspieler und Produktionsniveau, also sind alles, ich sag mal, bis auf die weibliche Hauptperson, die echt einen flachen, echt flach gespielt ist, finde ich, ja. Sind es alles gute Schauspieler, die man auch irgendwie alle schon mal gesehen hat. Ich habe mich sehr über den Typen aus The Office gefreut. Ich konnte ihn nicht so richtig ernst nehmen. Ja. Also hier, wie heißt er? Mac. Jax. Nee, Quatsch. Achso, der, so, was? Nein, der Typ, der das gekauft hat, das Zeug da. Ach, Morris. Morris, danke, mir fiel der Name nicht nur nicht ein. Der ist ja aus The Office, ne? Mhm. Ja, der ist auch aus Star Trek Discovery, spielt er ja auch einen Bösen. Das auch, genau, aber ja. Ich kenne ihn halt vor allem aus The Office und da habe ich mich schon sehr gefreut. Mhm. Also alle Schauspieler, die man irgendwie schon mal gesehen hat. Das Einzige, was neu ist, im Gegensatz zu vielen anderen High-Trash-Filmen, ist halt die Erklärung, warum es einen extra Ozean gibt. Also wir hatten ja schon oft ne, hier Ölbohrung, die Stars-Explosion, hast du nicht gesehen. Hier ist es eben dieses Gemisch. Diese Thermoklyne. Genau. Wie sie es nennen. Ich frage mich nur, wie kommt man drauf? Wie ist denn dieser Typ, der plattdeutsche Japaner, darauf gekommen, dass der Marianengraben Fußboden, wo er garantiert noch nicht selber unten war, dass das nur so ein Gemisch ist? Wie kommt man darauf? Ja, vor allen Dingen, er muss ja so derbe überzeugt gewesen sein. Also, weißt du, er ist ja nicht nur drauf gekommen. Er hat es auch geschafft, 1,3 Milliarden Dollar für ein Forschungsprojekt einzuwerben. Ne? Also für eine scheiß Forschungsstation mit 5 Unterwasserlaboren, die noch im Bau sind. Und von der aus dieses Ding erforscht wird und wo von der aus jemand mit einem 30 Millionen Dollar U-Boot, wie wir gelernt haben, runterfahren kann, um mal zu gucken, ob man da mit einem kleinen Zeh durchpieken kann. Ja, genau. Stell dir mal vor, die wären einfach nur Bob auf dem Fußboden aufgekommen, so, ah, hab mich geirrt. Ah, ja. Kacke. Und dann so, oh, was ist das denn, ein Megalodon? Ja. Wäre dann die nächste dramaturgische Ebene gewesen. Aber, ja, nee, ja, genau, nee. Aber jetzt mal abgesehen davon, da hätten die dieses fette Ding gebaut. Also man baut sowas doch erst, wenn man schon eine gewisse Sicherheit hat, oder nicht? Ja, eben. Also die hätten sie auch das U-Boot da runterschicken können, ohne diese fette Station zu bauen, würde ich damit richtig sagen. Richtig, ja, na klar. Hätten um erstmal zu gucken, ob es stimmt. Von einem Schiff aus starten können, ja. Bau mal ein U-Boot, was halt auch so tief tauchen kann. Ich weiß gar nicht. Kommt man an den Marianengraben runter? Ja, da waren schon welche. Ja, okay. Also, und das ist halt das eine Logikloch. So, also es gab schon mal jemanden, der da runtergetaucht ist und da auch aufgesetzt hat. Das also es einzige Logikloch. Sonst stimmt alles. Ja, sonst ist alles klar. Ja. Wenn man das als gegeben vorausnimmt. Ne? Aber vielleicht war er an der falschen Stelle. Vielleicht war er ja in einem, hatte einen hohen, eine hohe Bergspitze. So ein Puckel, aus ne? Subozean. Ja. Genau. Ja. Das kann es haben, ja, das stimmt. Ja. Die also, aber dieser Subozean, der ist schön gemacht. Also, schon nett. Im Kino sah das toll aus. Ja. Das war ja mein erster Haifilm im Kino und ich war richtig. Das stimmt, das ging mir auch so. An. Ja, richtig. Weil die halt auch nicht im Kino laufen, das liegt vielleicht da. Ja. Ja, das könnte schon sein. Dass das irgendwie damit zu tun hat. Nicht mal, na, kommen wir später drauf. Ja. Kommen wir später auch drauf. Ja, gut, und dann sitzen sie da unten, fahren, also das fand ich auch toll, ne? Sie fahren durch diese Thermoklyne, durch diese Wolke und das, also im einen Moment diese Kontrollzentrale, das nehme ich denen wirklich ab, also das ist auch ein Unterschied zu normalen Hai-Filmen, das sieht alles sehr viel plausibler aus, was die da oben machen. Ja. Ne, so mit der Rollenverteilung und dem einen, der so den Überblick hat und nochmal alle abcheckt und so. So, und dann fahren sie da durch, er warnt nochmal, vorsichtig, wir wissen nicht, wie nah der Grund an euch dran ist. Und dann kommen sie da unten raus, sind natürlich total überwältigt und die Artenvielfalt da ist grandios und Toshi sagt, und hier unten gibt es sogar Licht. So, okay, wie praktisch. Ja. So, wie sie in allen Star Trek Folgen immer nur auf Planeten landen, wo es auch Sauerstoff gibt, in einer Mischung, die wir atmen können. So ist es. Ach. Praktisch, oder? Ja. Das ist total gut. Und alle Außerirdischen sprechen Englisch. Aber apropos Sauerstoff. Ja. Wie viel Sauerstoff haben die denn bitte an Bord, dass die da zu dritt in diesem U-Boot gammeln können? Ja. Und Mac und der Chef fliegen erstmal nach Thailand und trinken mit Jonas ein Bierchen. Genau, und wenn sie wieder zurückkommen, dann haben sie noch 18 Stunden. Und genau, wenn sie zurückkommen, kommen erstmal so Seitensachen, nur die hier, da lernen wir den kleinen Sidekick, die kleine Tochter kennen und dann kann wird auch zum Arzt. Genau, da wird er nochmal untersucht, ob er wirklich runtergehen kann und alles. Und ich denke mir so, hä, Leute, dieses U-Boot ist echt nicht groß. Das ist doch in 2 Stunden leer geatmet, oder was? Nee, so richtig dringend ist das nicht da unten. Also das fand ich auch im Kino schon ganz komisch, so, hä, müssen die sich nicht irgendwie beeilen, so? Die haben alle Zeit der Welt. Wenn er dann unten ankommt und hat die Luke auf, dann, dass er dann erstmal die Zeit, die er nicht hat, nutzt, um seiner Ex-Frau zu sagen, siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Und da irgendwie so 2,5 Minuten verplempern. Erstmal so einen Moment haben, genau. Wo sie sich irgendwie das nach 5 Jahren das erste Mal wiedersehen, in Lebensgefahr. Sie hat seit 1,5 Tagen einen scheiß Schraubenzieher im Bauch. Ich weiß nicht, wie lange braucht man nach Thailand, ja, aber ja, kommt hin. Ja, also und ich habe alle Zeit der Welt zu sagen, ja, Freunde, Mensch, dann geht's euch gut da unten? Aufräumen hättet ihr mal können. Wie läuft's? Ne? Ich habe übrigens Bier kalt gestellt und wenn ihr jetzt Bescheid sagt, dann ist die Pizza fertig, wenn wir oben ankommen. Ja. Aber anstatt, dass er erstmal alle rausholt und diese lebenswichtigen Fragen auf der Fahrt klärt, nee, da warten wir, bis der Megalodon das nächste Mal anrollt. Und immerhin ist der Schwarze nicht zuerst gestorben. Muss man ja auch fair sein. Der ist der nicht sogar gar nicht gestorben? Richtig. Ja. Richtig. Aber eine andere Minderheit. Das stimmt. Toshi. So. Aber überhaupt sterben auffällig viele Asiaten in dem Film. Ja, weil es in Asien spielt vielleicht. Ach ja. Ah, richtig. Dann ist auch der Weg nicht so weit nach Thailand. Nee, natürlich ist er nicht weit. Also der spielt ja wohl in China oder so. Chinesisch. Ja, Shanghai. Ist das. Ja. Genau. Da ist es nach Thailand. Naja, mit dem Hubschrauber dauert es auch ein bisschen, aber es war auf jeden Fall nicht innerhalb weniger Stunden. Die hatten noch zwischendurch noch zwei Meetings. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Die haben ja diese ganzen Krisentreffen auch noch gehabt, wo sie erstmal debattieren mussten, lohnt es sich jetzt Jonas zu aktivieren oder sollen wir lieber uns auf unsere eigenen Leute verlassen? Übrigens noch geile Szene, kurz bevor dieser Rettungsaktion. Ja. Wo wir das erste Mal den Megalodon sehen, wo er den Tintenfisch vom U-Boot wegsnackt. Ja. Da sind zwei Sachen drin. Erstens finde ich das super geil gemacht, sieht super schön aus. Da sehen wir zum ersten Mal, wie geil dieses Viech eigentlich aussieht. Genau. Und dann ist das, also dieser Tintenfisch, wie er um dieses U-Boot hängt, das sieht auch toll aus, finde ich. Das haben sie auch richtig gut gemacht. Und der drückt das Teil ja zu, ne? Mhm. Und dann kommt aus der Computerstimme, die Kapsel geht kaputt in 20 Sekunden. Und ein paar Sekunden später, die Kapsel geht kaputt in 10 Sekunden, wo ich mir denke, hä? Also ganz ehrlich, moderne Computer hin oder her. Aber wann diese Hülle reißt, kannst du doch nicht berechnen. Insbesondere, wenn du so schlau bist, das zu berechnen, müsstest du auch eigentlich einen Mechanismus haben, das zu verhindern. Ja, also, das wäre ganz gut. Weiß nicht, ein Stromschlag oder sonstiges, aber Achtung, du stirbst in 20 Sekunden, ist schon ziemlich makaber. Also, oder? Ja. Naja, also ich hab so überlegt, also die Hülle bricht ja wegen Druck. Also wird es schon irgendwie eine, aber das ist dann eine Tiefenwarnung, ne? Also so dieses, so sie sind jetzt zu tief, der Wasserdruck ist so hoch, dass die Hülle gleich bricht, das könnte man wahrscheinlich messen. Ja, okay. Aber das hat ja aber mit dem Tintenfisch nichts zu tun. Das akzeptiere ich. Ja, genau, das ist halt das Ding, der glänzt ja so rum und er müsste ja einfach nur ein bisschen doller drücken, dann wären die 10 Sekunden schneller vorbei. Richtig. Deswegen springt das auch so schnell von 20 auf 10. Ja, das sind keine 10 Sekunden, das stimmt. Nee. 10 Sekunden sind länger, als man denkt. Genau. Ja, gut. Egal. Okay, aber das weiter. Ist ja schon wieder auf sehr hohem Niveau gemeckert. Ja, das stimmt. Ja. Und dann muss sie ja dann notgedrungen auftauchen. Das heißt, die Beschädigung ist nicht so stark, dass man da nicht auch noch einen Druckausgleich während der Fahrt hinbekommt. Nee, schon mal ganz gut zu wissen. Das ist, glaube ich, optional beim Tauchen. Ja, genau. Das ist auch Quatsch. Über Druckausgleich müssen wir nachher sowieso nochmal reden und Taucherkrankheit. Und wir haben schon so oft darüber gesprochen. Aber ja. In was für Tiefen Jonas abtaucht. Mit einer Geschwindigkeit. Ja. Und das Einzige, was er hat, ist ein bisschen Ohrenbluten. Na, egal. Ja. Kommen wir noch zu. Richtig. Ja, und dann sind sie natürlich also fast alle oben. Toshi hat es noch geschafft, irgendwie sein Testament in die Arschtasche von Wall reinzufriemeln, bevor er ihn aus der in die rettende Rettungskapsel geschubst hat und der drückt nur noch Dr. Chang diesen zusammengeknüllten Zettel in die Hand. Und das ist halt auch so ein Punkt, also wie fandst du die Reaktion grundsätzlich auf Todesfälle? Fandst du das angemessen? Also ich fand irgendwie gerade auch diesen Morris, wie er da steht, also klar ist er halt der geldgierige Großkotz, der keine Beziehung zum Team hat, aber dann sagt, ja, so die NASA hat ja auch nicht aufgehört, den Mond zu erforschen, nur weil sie ein paar Astronauten verloren hat und wir dürfen jetzt auch nicht aufhören. Das sagt er aber kurz vorher, sagt er, dass ihm das unheimlich wehtut, dass aus Grund seiner Investition sozusagen Menschen gestorben sind. Also sagt er das nicht am Ende, nachdem alles vorbei ist, nachdem der Megalodon schon oben angekommen ist? Das kann und sein. Kurz vielleicht bevor er in den Hubschrauber steigt, sagt er das nämlich. So. Ja, kann sein, okay. Aber also an einigen Stellen, also direkt, wo die Leute sterben, sind die schon ziemlich betroffen. Hier TJ sagt ja auch einmal so, das waren meine Freunde. Aber danach ist es relativ schnell vergessen. Aber das passt ja auch zum Genre, sag ich mal. Das stimmt. Ja. Ja, was ich ein bisschen unnötig fand, also als die, also sie sind alle wieder oben und sie haben dann irgendwie sich um alles gekümmert und auf einmal taucht Laurie dann wieder auf, beziehungsweise Jonas in ihrem Zimmer, die gerade Karten spielt mit Millet, wo ich den halben Film gedacht habe, die heißt Naomi, keine Ahnung warum. Du hast auch die Station alles verstanden, glaube ich. Manaway habe ich verstanden. Ja, genau, das ist Manta One. Ja, egal. Und dann, also die ganze Szene mit ihr und Jonas, die war eigentlich völlig nutzlos. Also ja. Laurie war für mich vorbei, nachdem sie aus diesem U-Boot rausgetragen wurde und auf die Krankenstation. Ja. So, bam. Okay, die hat überlebt, alles klar. Nee, eigentlich. Die ist halt da, aber so richtig. Also eigentlich sind die nur noch schmückendes Beiwerk und wir brauchen nur noch hier Sun Yi und Jonas. Ja gut, die Szene ist drin, damit das Mädchen zu Jonas sagt, meine Mutter mag dich auch oder so, ne? Das ist doch in der Szene. Ja, aber da hätten sie doch irgendeine andere Stelle finden können, dafür braucht man doch Laurie nicht mehr. Ich glaube, also ja, er holt sich da sozusagen die Absolution von ihr, dass er was mit der Ollen da anfangen kann. Ja, was sie auch nicht. Ne? Also ich glaube, er geht nur hin, um auszuchecken, ob sie noch irgendwie was von ihm will. Ja, ach, keine Ahnung. Oder so. Aber danach kommt ja eine meiner Lieblingsszenen zum Glück im Film, wo das Mädchen durch die Station rennt. Oh, ja. Also, erstens ist, wo der Hai an die Scheibe klopft quasi, da auftaucht. Aha. Das ist, da hatte ich Gänsehaut, ne? Das sieht so derbe geil aus. Da habe ich auch einen Screenshot von gemacht. Sie steht da so unschuldig, ja, und spielt mit ihrem Leuchtedings und dann dreht sie sich um und dieser unfassbar große, oh, fette, sieht so geil, fiese, und wie er da, Megalodon, der steht einfach nur, genau, und guckt so rein. Und in dem Moment, wo sie anfängt zu schreien, reißt er das Maul auf und beißt da in diesen Gang. Das war ist so geil. Und das Beste an der Szene ist, kurz vorher fährt im Hintergrund ein Staubsaugerroboter lang und der hat eine Haiflosse hinten drauf. Hast du das gesehen? Ja, das war großartig. Da habe ich mich ja so gefreut, als stolzer Besitzer eines Staubsaugerroboters, ja, der hier auch dreimal die Woche durch die Bude fährt. Kriegt er eine Haiflosse bei dir? Ja, nee, das Ding ist, ich hatte schon mal überlegt, ob ich da irgendwas raufbaue, so gagmäßig. Aber dann kommt er nicht mehr unter die Couch, ne? Unter die Couch so, schon, aber unter so eine Vitrine da, der passt ja genau drunter. Da passt auch ein normaler Staubsaugerarm nicht drunter, aber er passt genau drunter, mein kleiner Wally. Hm. Und macht da sauber. Deswegen kann ich oben auch keine GoPro oder sowas anbauen und auch keine Haiflosse. Aber ich liebe dieses Ding. Ich kann das jetzt mal ehrlich jedem empfehlen, kauft euch einen Staubsaugerroboter, weil der saugt echt zuverlässig auch unterm Bett. Und es ist hier immer sauber, dreimal die Woche. Der saugt hier also Montag, Mittwoch, Freitag um 10 Uhr. Ich kriege davon gar nichts mit, außer auf meinem Telefon, wo dann eine Nachricht kommt, ich fahre jetzt los. Und eine Stunde später, ich bin jetzt fertig. Also kann ich nur empfehlen. Und garnier mit einer Haiflosse wäre es natürlich noch viel geiler. Aber ganz ehrlich, auf jeden Fall. Das sieht halt auch keiner, weil der macht ja seine Arbeit, während ich nicht da bin. Ist ja keiner zu Hause, ne? Genau. Ja. Ja, kleiner Ausritt in meine Haushaltsführung hier. genau. Und das ist mir sofort aufgefallen, dass der da im Hintergrund rumwirrt. Und das fand ich super geil. Ja. Naja. Aber eigentlich natürlich das Highlight der Szene, dieser Hai, wie er da ganz langsam rankommt und dann da steht, so mega mächtig und dann, ja, oh, das ist richtig so, für Hai-Fans ist das so richtig, richtig geil. Genau, ja. Das ist wirklich ganz großes Kino gewesen an der Stelle. Kann ich nicht anders sagen. Ja, und dann geht die Haijagd los, ne? Ja, erstmal verabschiedet sich ja Mr. Matt. Also ich musste permanent an Discovery denken, wenn ich ihn gesehen habe. Nee, also Mr. Morris hält da seine Rede und sagt, ja, jetzt ist alles vorbei, haben es leider verkackt, tut mir voll leid für euch. Ich habe mal allen Bescheid gesagt und die kümmern sich drum, schönes Leben noch, morgen kommt ein Schiff und holt euch ab. Das ist doch viel später erst. Echt? Nicht? Hä, nein, das ist später, Digga. Ach so, selbstverständlich. Die sind doch erst noch alle unterwegs. Klar, sag doch natürlich noch eigentlich den geilsten, ja, Satz, sicher, des ganzen Films noch. Ja. Wenn es darum geht, also die fahren dann ja los, dann kommt das kleine bisschen Sozialkritik in dem Film. Also eigentlich haben wir ja sonst mehr, aber hier ist einfach irgendwie nur Pech mit dem Mac, ne? Aber dann sind sie noch bei diesen Resten von den Haifischern, die kurz genannt werden, so die bösen Haifischer, die genau. Das, wo sie sich gerecht haben. Und dann kommt doch die Szene, wo es darum geht, wer denn nun mit der Harpune dem Hai irgendwie das Gift reinjagt. Und richtig. Und dann sagt... Genau, ich war ganz kurz noch bei den Haifischern. Also wir sehen einerseits eben eine Menge Haie ohne Flossen und was sie rausziehen aus dem Wasser, ist ein Haifischerarm ohne Körper. Das fand ich irgendwie in dem Gegensatz fand ich das irgendwie ganz schön. Ganz witzig, ne? Ja, stimmt, total vergessen. Richtig, und dann streiten sie, hast du recht, darüber, wer jetzt mit der Harpune den Ortungspfeil injiziert. Und die Idee dazu hatten mich dieser den Namen vergessen. Morris. Morris. Er sagt ja noch, können wir da nicht einen Peilsender anbringen? Und alle gucken ihn an wie so ein Auto und er sagt, was? Kennt keiner von Ihnen Shark Week? Und das habe ich natürlich tierisch gefeiert, als einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, wobei, fairerweise muss man ja sagen, dass im US-Fernsehen auch es wirklich eine Shark Week gibt, in der sehr viele Hai-bezogene Inhalte präsentiert werden. Ja, das meinte er natürlich auch. Ja. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass er Shark Week genannt hat. Ja, ja, genau. Also er meint natürlich die Themenwoche. Tatsächliche Woche. Aber ich meine natürlich den Film. Mhm. Egal, war einer meiner Höhepunkte und ich habe mich halt für mich gefreut. Genau. So, und das finden sie alle geil, sagen aber auch, das doofe Gewehr mit dem für den Ortungspfeil kann nur 30 Meter weit schießen, so nah kommen wir an den Hai nicht rangefahren mit dem Boot, weil wir ja hier in diesem ganzen Trümmerfeld wissen, Boote findet er relativ kacke. Ja, also muss da jemand hinschwimmen. Selbstverständlich muss da jemand hinschwimmen. Wie auch sonst. Natürlich. Und wer muss es machen? Wer ist Jonas. Der Einzige, der in der Lage wäre? Jonas! Das ist so dieses, also ja gut, es ist natürlich andererseits auch eben ein Film mit Jason Statham. Ich wollte genau das sagen, er ist halt Jason Statham und ganz ehrlich, alles was danach kommt, habe ich mir aufgeschrieben extra, tolle Action-Szenen, also wo Jonas den Peilsender anbringt und dann mit wegschwimmt und gleichzeitig von der Kurbel weggezogen wird und der Hai immer ganz knapp vor ihm stehen bleibt oder ihn ganz knapp nicht erwischt. Hammer. Ich finde, diese Action-Szenen sind richtig, richtig geil und auch super spannend gemacht einfach. Genau. So, auch wenn du genau weißt, dass der Typ nicht stirbt. So. Genau. So, sie fahren mit dem Boot los, sie schalten die Seilwinde ein und er strampelt auch noch und es geht immer, also sie sind halt immer gerade den entscheidenden Zentimeter zu schnell für den Megalodon, der ihn immer gerade nicht erwischt. Gut, und dann kommt halt so dieser Moment, wo die Seilwinde am Ende ist und er auf dem Deck liegt und das wäre eigentlich so, dass der Hai dann es schaffen müsste. So, ja, dann ist er eigentlich schneller und dann könnte er das Boot zumindest kaputt beißen. Und da taucht er stattdessen lieber ab. Wahrscheinlich hat da unten irgendwas geblinkt oder so, das musste er sich angucken. Man weiß es nicht. Man kann ja diesen Hai irgendwie mit einer Lichthupe ablenken. Ja, stimmt. Haie navigieren ja größtenteils mit Augen. Ja, wissen. Ja, ja, und sind eng verwandt mit Motten. Da, wo es hell anders ist, wollen sie. Anders kommst du ja in so einem Subozean unter einem großen Ozean. Ist so. Gar nicht recht, wenn du nicht gucken kannst. Genau. Und aber mal ganz im Ernst, die Verbindung zwischen Haien und Motten, die ist groß. Offenbar fliegen sie beide auf Licht und die knabbern echt fiese Löcher in die Klamotten. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Vielleicht habe ich gar keine Mottenlöcher in die Klamotten, sondern welche von Mac. Das sind Hai-Löcher. Deswegen sagt man auch mega groß. Boah, genau. Sehr gut. Okay, und dann haben sie diesen einen Megalodon halt tot, ne? Den haben sie irgendwie... Erstmal müssen sie ja... Der taucht gar nicht ab, Digga, bevor er das Boot auffressen kann. Sondern stoppt deswegen, weil das Gift wirkt. Nein, wir sind immer noch bei dem Ortungspfeil, den Jonas anbringt. Mhm. Und dann fahren sie ja durch die Gegend und bereiten den Käfig vor. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund bleibt das Vieh auch erst nochmal in der Nähe. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der Hai, also wir wissen, dass der Hai aggressiv auf Boote reagiert. Dann weicht er, ich sage immer Hai, aber ich meine Megalodon, ist egal. Dann weicht er im letzten Moment anstatt ins Boot zu beißen, aus und schwimmt dann in sicherer Entfernung um das Boot herum und interessiert sich aber sonst nicht weiter dafür. Erst als sie den Käfig im Wasser haben und so ein halbes Kilo Köder runterregnen lassen. Der Käfig leuchtet ja auch. Genau, ganz wichtig, der Käfig leuchtet. Erstmal wegen der ganzen Köder kommen erstmal wie aus dem Nichts hunderte Haie und schwimmen um diesen Käfig rum und sind dann aber ganz, ganz schnell verschwunden mit so einer Bewegung, die mich mehr an einen Heringsschwarm erinnert hat, ehrlich gesagt, als der Mikado. Im Vergleich zu den Mechs sind das ja auch Heringe. Ja. So, und dann, das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage, Mensch, Leute, ganz ehrlich, das war einfach dumm. Tsuji steht mit diesem Harpunengewehr, mit dem Gift in dem Haikäfig, in dieser Plexiglasröhre, die beleuchtet ist zum Glück. Und sie sagen ihr, er kommt auf dich zu, noch 100 Meter, noch 50 Meter. Und sie steht da drin und dreht sich die ganze Zeit, anstatt ihr mal irgendjemand sagt, aus welcher Richtung die dumme Sau auf sie zuschwimmt. Von unten. Ja, ja so, also die sehen das ja auf dem Sonar. Das ist ja sehr eindeutig zu erkennen. Und sie können ja auch die Entfernung abschätzen, aber offenbar nicht so ganz genau. Aber was sollen sie denn sagen? Von links? Die wissen doch gar nicht, wo sie steht. Wohin sie kommt. Osten oder was? Das ja, weißt du doch ja, nicht. Ja, auch wieder wahr. Backboard? Was hättest du denn gern gehört? Ja, keine Ahnung. So eine Uhrzeitposition. Wasser? Kommt irgendwie, kommt aus 11 Uhr oder was weiß ich. Ja, aber du weißt noch nicht, wie sie sich gerade gedreht hat. Ja, ja, ja. Das ist das Parameter, was da fehlt, ja, stimmt. Und es wäre auch unspannend für den Zuschauer, wenn sie dann käme. So kann sie dann noch so ein bisschen Taucherballett machen und dann kommt das Vieh irgendwann, schwimmt erst an ihr vorbei und sie will ja das Auge treffen. Ja. Das findet er dann aber scheiße. Also er mag blinkende Sachen, aber mit dem Laser ins Auge leuchten findet er doof. Kann sie auch nicht entscheiden, ne? Nee, echt nicht. Und dann kommt er von unten und das ist so eine geile Szene. Das ist so großartig. Der Hai kommt, der Megalodon kommt von unten und verschluckt diesen tubusförmigen Haikäfig wie so ein übergroßes Ibuprofen. Ja. Und sie meldet das natürlich. Vogel, der so ein großes Stück Brot genommen hat. Ja, genau, richtig. Oh. Genau. Und sie meldet das natürlich sofort hoch und innerhalb von einer Sekunde hat Jonas seinen Neoprenanzug an, zieht sich noch den Reißverschluss hoch, während er fliegt, sozusagen, während er ins Wasser springt, und zerrt sich dann selber an dem Seil runter zu dem Käfig, um sie rauszuholen. Ja. Hammer-Szene. In einer unfassbaren Geschwindigkeit. Ja. Ja. Aber voll geil. Aber ganz ehrlich, wenn er sich an diesem Seil festhält und das wird plötzlich so um die nach links gerissen, ja, da kannst du nicht fest sein. Das geht nicht. Nein. Das reißt dir die Hände ab. Aber okay. Aber es sieht fantastisch aus. Ja, es sieht ja echt gut aus. Ja. Ist eine geile Szene auf jeden Fall, wie er da Entschuldigung, wie er da auch ins Wasser springt und so. Ja. Und es ist auch die, die Szene kannte ich ja vorher schon, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe ein Video verlinkt von diesem großartigen YouTube-Kanal Aussie Man Reviews. Und der hat genau diese Szene auf seine Art vertont. Habe ich mir bewusst nicht angeguckt, weil ich nichts vorher gucken wollte. Also ich habe auch nur einen Trailer gesehen. Und ich habe auch diverse Reviews und so nicht gelesen, weil ich mir nicht... Das habe ich auch nicht getan. Aber diese Szene, versauen. Also wenn Aussie Man ein neues Video rausbringt, kann ich nicht anders. Und es ist super geil. Okay. Und deswegen kann ich es schon. Er hat natürlich die Handlung ein bisschen zerdreht, aber es ist eine geile Szene auf jeden Fall. Und ich finde es auch so cool, dass er hier dieser einen Perle da sozusagen auch die Grenzen aufweist, indem sie ja noch vorher so rumtönt, ja, das Ding kann nicht brechen. Das ist hier schieß mich tot, ja. Material. Das geht nicht kaputt. Das wird kann nicht verformt. Kaputt gehen. Und der Hai so, jo, alles klar. Dann schlucke ich das Teil halt runter im Ganzen. Und da hat sie natürlich nicht mitgerechnet, ne? Ja. Würde er ja, auch schaffen. Im Endeffekt wäre es dann auch wieder aus diesem Gedanken heraus, von wir opfern eine für das Wohl vieler. Man hätte es ihm auch einfach schlucken lassen können. Und dann wäre halt voll gewesen mit diesem Haikäfig, der niemals verdaut worden wäre. Nee. Und dann wäre innerhalb der nächsten Tage wäre er sowieso gestorben. Ja. Gut. Das ist sowieso so ein Problem, was ich mit diesem Thermoklyne-See da unten habe. Ein Tier von dieser Größe, und es gibt ja mindestens zwei, wie wir wissen, haben wir ja gesehen, der hat so einen unfassbaren Bedarf an Kalorien. Das müsste eigentlich, also so viel Leben kann da unten nicht mehr sein. Ja, vor allem, weil der Abstand zwischen dieser Schicht und dem tatsächlichen Meeresgrund, was sind das, 100 Meter, wenn ja. überhaupt, ja. wo der Rover am Fußboden ist, sieht man noch oben die Leute aus dieser Dings rauskommen. Und in diesem flachen Gewässer soll der Mac sich wohlfühlen oder was? Ja, das ist ein bisschen zu wenig. Aber jetzt sind wir doch in der Szene, wo sie den Hai irgendwie... Genau, jetzt, genau, richtig. Jetzt, sie hat ihn ja erwischt, also sie hat ihm das Gift injiziert und der ist dann auch, also ich habe nicht ganz genau verstanden, wie sie es gemacht haben in der Rückschau. Also wahrscheinlich, also ich krieg's nicht mehr zusammen. Der Hai hatte den Käfig im Maul und hat mit seiner geballten Kraft dann auch den Ausleger, den Kranausleger vom Schiff abgerissen. So ist es. Ach richtig, und dann ist der Kranausleger untergegangen und hat sozusagen den Käfig aus dem Haimaul gezogen oder so ähnlich. Genau. Ja, super. Genau. So. Und dann, richtig. Und dann haben ist sie er den, wieder hinter Jason Statham her. Genau. Und dann ist er plötzlich wie aus dem Nichts tot. Richtig, und hängt oder, an dem Kran auf dem hinteren Deck des Schiffes. Und fällt das Wasser runter. Ja. Logischerweise geht er dann sofort unter. Natürlich. Eben noch mit 100 km/h gerade ausgeschwommen und jetzt. Genau. Und dann, genau, dann hängen sie ihn an den Kran. Und dann kommt diese Szene, auf die ich schon ganz lange hinaus will. Wo, und da haben wir ja schon gespoilert, da hängt also der tote Hai. Und nachdem sie sich ihre Scherze mit dem Ding erlaubt haben, kommt der andere, noch größere Hai und frisst das Ding vom Kran runter, springt über das Boot, während er das tut, haut noch dabei diesen einen Typen sich auch noch in den Magen und haut das Boot um. Und das ist die Szene, wo ich im Kino halt aufgesprungen bin und also am liebsten aufgesprungen wäre und laut aufgesprungen ja. So, ja, geil, weil ich wusste genau, dass die Szene kommt. Und jetzt ist die Frage, und die Frage geht auch an dich, ich fand sie ein bisschen vorhersehbar, nach dem Motto, da passiert gleich noch was. Entweder der Hai ist doch nicht tot oder es kommt noch ein anderer. Die Szene ist nämlich eigentlich ziemlich geil gemacht und die im Kino haben sich auch ein bisschen erschrocken, die Leute. Aber haben wir schon zu viele Filme gesehen dieser Art, dass ich wusste, dass was passiert? Na, also mir war klar, dass es kommt. Völlig. Ja, aber das lief doch alles darauf hinaus. Also sie machen da so einen riesen Quatsch da. Also so dieser Moment, er steht neben dem Hai und fängt an so, ja, mach mal ein Foto von mir für Instagram oder was auch immer. Und der eine sagt, Jonas sagt noch, ja, du musst dann, wenn ein richtig geiles Foto sein soll, dann musst du den Kopf reinstecken in sein Maul. Und da fängst du halt schon an zu überlegen, okay, jetzt passiert gleich irgendwas. Aber genau. Das ist ja auch etwas, das wir aus allen anderen Genres auch kennen. Ja, das so stimmt dieses, natürlich. So, da war einfach viel zu viel Leichtmut und Erfolg und es war alles irgendwie, ja, da wurde viel zu viel rumgescherzt und weißt du, es ist so der Moment, wenn irgendjemand anfängt, Babyfotos rumzuzeigen, bevor er mit seinen Kameraden in den Krieg zieht. Natürlich, das ist der Erste, der umfällt. Und das war genau die gleiche Situation. Nee, also da muss man schon, ich will nicht sagen naiv sein, um davon dann noch erschreckt zu werden. Also vielleicht ist es halt wirklich so der Moment, buh, hier kommt das Monster, genau. Das dich dann erschreckt. Ja. Aber alles andere, also vorhersehbar war das auf jeden Fall. Aber es ist eine super geile Szene. Ich ja. Eine Hammer-Szene. Ja. Auch richtig schön detailverliebt dargestellt, wie er sich darüber wälzt und dann ja. alles in Dutt geht und sich der Heller noch opfert Gott, und, ne? und genau. ich dachte für einen kurzen Moment übrigens, wo sie, also die schwimmen da ja nur in diesen Bootsteilen rum, Heller opfert sich, der Hai ist kurz weg und sie versuchen alle ganz ruhig zu sein und dann schwimmt ja Mac, also nicht The Mac, sondern Mac, der Typ. Der Stationsleiter. Was für eine beschissene Namenswahl. Zu diesem kleinen Motorboot. Ja. Und ich dachte für einen kurzen Moment, der haut einfach ab und sagt, komm, fickt euch, Leute. Aber er nimmt alle mit und das ist nett. Ja, Morris hätte das gemacht. Ja. Und an der Stelle habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Erstens, der Schwarze stimmt nicht als Erstes, das haben wir ja vorhin schon diskutiert, muss man sich mal bewusst machen. Und das Zweite, geiler Dialog zwischen TJ und Jax, glaube ich. Jax ist dieses Mädel, ne? Das Tattoo. Ja, genau, die Entwicklerin, genau. Die Software geschrieben hat von allem, ja. Da sagt TJ zu ihr, was ist mit deinen Haaren geschehen? Und dann sagt er zu ihm, was ist mit deinen Haaren geschehen? Weil und er hat halt die Glatze. Total mein Lieblingsfall. Sensationell. Das war der eine gute Sprachwitz. Ne? Also sie bemühen sich ja wirklich auch in dem ganzen Film zumindest Jonas als den abgeklärten, zynischen Typen hinzustellen, der immer einen geilen Spruch auf den Lippen hat. Und das funktioniert halt eher so semi, aber das Ding, das war wirklich gut. Richtig gut. Ja, da Team Jax. Super geil. Dann kommen wir nämlich zu der Szene, wo du meintest, dass sich der Typ verabschiedet. Genau. Das ist halt diese, und ich finde diese Phase des Films, hier flirten auf der Krankenstation und Wasserbomben abwerfen und sowas, da flacht der Film leider für einen Moment sehr ab. Also der Typ verabschiedet sich, ja, ich muss jetzt meine Rich Man's Things machen und haut dann ab und lügt die alle an, dass die chinesische Regierung Bescheid weiß und so. Aber was er wirklich macht, ist halt so ein Spezialagententeam zusammenstellen, um eben diesen Hai selber mit Wasserbomben auszurotten, wo sie dann halt leider den Wal treffen. Und, ja, also er hat ja irgendwie ein Team, das bereitsteht, um ihn rauszuholen. Ne? Also kaum ist das Boot gekentert, hat er sein Satellitentelefon in der Hand, das offenbar wasserdicht ist, und spricht da ganz hektisch rein, ihr müsst mal eine Position anpeilen. Da sagt er schon mehrfach, ihr Idioten, nein, ich bin auf dem scheiß Ozean, also die scheinen wirklich nicht so wahnsinnig fähig zu sein. Und dann kommen sie ja irgendwann an und ballern mit dem Schnellfeuergewehr auf den Hai, wo Jax dann auch nochmal fragt, glauben Sie wirklich, das bringt irgendwas? So, und nein, es soll einfach nur dafür sorgen, dass der uns vom Hals bleibt. Und das klappt ja auch. Sie sind dann relativ unbehelligt und der Hubschrauber begleitet sie bis zur Station. Und dieses Team, so habe ich es mir zumindest erklärt, holt ihn dann auch von der Station ab und bringt ihm eben seine Wasserbomben mit. Ja, denke ich auch. Und mit denen ist er dann auch im Schnellboot unterwegs, das irgendwie so einen leicht militärischen Anstrich hat. Ne? Also das ist schon irgendwie so eine Blackwater-Organisation oder so ein Kram. Irgendwas Merkwürdiges auf jeden Fall. Und es ist natürlich von vornherein klar, dass es nicht der Mac ist, den sie da mit Wasserbomben getötet haben. Ne? Ja, das erkennt man sofort. Wäre auch dramaturgisch total dumm. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es voll geil, also der Typ stirbt da ja, ne? Der Millionär. Mhm. Ja. Und ich finde das sehr geil gemacht. Er ist ja im Wasser neben diesem Wal und dann kommt The Mac und man sieht nur von der Seite, wie er zubeißt. Rums. Und dann sieht man, wie der Mac wieder weggeht und der Typ dahinter wieder auftaucht, weil The Mac hat nur einmal kräftig reingebissen. Und man denkt sich, ach, cool gemacht. Und dann, wie aus dem Nichts, rums, beißt er nochmal zu und dann ist er doch weg. Also man denkt, er stirbt, dann überlebt er und dann stirbt er doch. Ja, ich habe mich viel zu sehr über die Szene aufgeregt, als dass ich die jetzt irgendwie feiern könnte. Weil ich fand es halt einfach so unfassbar blöde. Die schmeißen die Wasserbomben auf den Wal, okay, und werfen noch eine extra und der Pilot ist total vollgeschmattert mit irgendwelchen Walinnereien. Dann fährt Morris mit seinen Jungs dahin und sagt, hier, hol mir mal einen Zahn. Und sofort, ohne Nachfrage, ja klar, Sir, pop, pop, also der muss ja, genau, bezahlen, springt einer da drauf. Und während dann noch irgendwelche kleineren Haie an dem Walkadaver rumnagen, kommt der Heini wieder und sagt, der hat keine Zähne, wir haben einen Wal erlegt. Da dauert es noch 5 Sekunden, bis Morris sagt, ach du Scheiße, jetzt aber schnell weg hier. Und er sagt, es gibt auch genau diesen Befehl, volle Pulle, weg jetzt hier. Schockt hier nicht mehr, Junge. Weggeh. Und der Typ legt den Hebel um, alle halten sich völlig routiniert fest, bis auf Morris, und der kippt rückwärts vom Boot, weil das Ding so derbe beschleunigt. Das hat mich wirklich geärgert. Das fand ich ja schade. Das ist bescheuert. Weil es einfach so, das ist zu leicht. Das ist nicht weit genug gedacht für mich. So. Und dann dümpelt er da so rum, hält sich an dem Wal fest, ja, und in dem Moment, wie du beschrieben hast, kommt der Megalodon. Ich habe, wie gesagt, ich hatte da kein Auge mehr für, ob das jetzt gut aussah, wie er gefressen wird. War eine coole Szene. Schönes Detail, dass seine Hand übrig bleibt, ne? Ja. So, er hält sich so fest und der Megalodon beißt halt gerade so bis knapp unter das Handgelenk. Was auch bescheuert ist, aber ja. Ja, genau. Aber ja, ich meine auch eher, wo er dann aus dem Boot fällt und die anderen merken es nicht, das ist auch schon so richtig hohl. Ja, das kann ich mir schon, also wenn alle nach vorne gucken und also man hört das halt dann nicht, ne? So, das kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach so laut ist, dass man nicht mitkriegt, dass einer ins Wasser fällt. Aber also das, man könnte es halt sehen, ne? Man könnte sich ja auch einfach im Auge behalten, gegenseitig, gerade wenn es der Typ ist, der dann exorbitanten Gehaltscheck als Söldner bezahlt. Naja, gut. Und dann sind wir ja schon am Strand. Fast am Strand. Also sie beschließen an Bord der Station, merken sie langsam, das stimmt doch nicht, was er da erzählt hat, und wir kapern das Evakuierungsschiff. Das ist völlig selbstverständlich. Wir packen alles drauf, was wir haben, den ganzen Gleiter und allen Sprengstoff, den es hier gibt an der Station. Weil da selbstverständlich gibt es da Sprengstoff. Ja, ist ja eine Unterwasserstation. Was braucht man da? Und Lautsprecher. Genau, was braucht man da? Sprengstoff, völlig klar. Das packen sie alles auf das Boot und fahren los zu dem komischen Strand da, stellen auch fest, dass Morris den Megalodon doch nochmal markiert hat. Offenbar. Weil er wollte ihn ja selber suchen. Er ist also schon beim Losfliegen ist er los mit dem Hubschrauber und hat das Biest erstmal markiert. Oder so. Richtig. Ja, irgendwie so. Ne? Also ein bisschen merkwürdig. Ach nee, schon als sie zurück zur Station gefahren sind, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ich hab's auch gerade nicht im Kopf, ich denke auch gerade irgendwie. Irgendwo kam ein Ortungsfeil mit GPS her, der in dem Hai hing, und Jax hat sich in das Satellitensystem von Morris Firma gehackt, um den überwachen zu können und den finden zu können. Gar kein Problem. Und dann fahren sie los mit diesem, ja, Frachter ist es ja letztlich, der jetzt nicht gerade ein Hochgeschwindigkeitsboot ist. Und nee, aber in kurzer Zeit schneller als der Mac am Strand ist, auf jeden Fall. Genau, richtig. und was bauen sie da? Ja, kannst die bauen das? Halt so eine Art Verstärker. Ja. Der Delfingesänge verstärkt. Ja, das haben wir auch in anderen Filmen schon gehabt. Genau. Also der Film kombiniert im Prinzip alles, was wir schon mal gesehen haben. Ne? Megalodon, ja. Unterozean, Delfingesänge zum Anloggen, quasi so eine Art Best-of. Das Einzige, was fehlt, sind so die echten Bikini-Babes. Ja. Abgesehen von dieser kurzen Strandszene, die halt dann gleich kommt. Ja, das ist das Nächste, was wir länglich sehen. Jede Menge Leute, die in der Nähe von Shanghai an diesem, hab schon wieder den Namen vergessen, irgendwas Beach, ins Wasser gehen, und es ist super duper voll, und das muss ich sagen, das ist halt das Nächste, was mich begeistert hat, und selbst wenn es nur CGI war, was sie da gemacht haben. Sunya Beach war halt wirklich voller Menschen, und ja, im Wasser war so, also, erinnerst du dich an wie hieß denn der mit Corin Nemitz, war das Sand Sharks? Ja. Sand Sharks, wo Corin Nemitz dieses Festival organisiert, dieses größte Spring Break Festival, wo tausende Leute kommen, und dann stehen sie vor dieser Bühne, 20 Leute, jeweils irgendwie 5 Meter Platz zum nächsten, und ja, sind ja, am genau, Dancen, genau. Und das waren die 1000. Stimmt, ja. Genau, richtig. Alle mit so ausgestreckten Armen und genau. Niemanden. Genau. Ja, richtig. Aber hier war halt wirklich Alarm am Strand. Da waren tausende Menschen, ob das nun Statisten waren oder nicht. Ich glaube, das ist sogar sehr, sehr realitätsnah. Ja. Dass es da wirklich so aussieht, also in allem, auch mit so einem Schwimmring und alles, das sieht irgendwie so aus, wie man sich das vorstellt, dass es da aussieht. Genau. Wir haben ja auch im Feedback, das habe ich jetzt eben nicht so deutlich erwähnt, haben wir ein Video bekommen aus einem Schwimmbad anders. Es ist ein großes Schwimmbad, und wir sehen im Vordergrund den Kopf eines Mannes, der irgendwo aus dem asiatischen Raum kommt, und neben ihm dümpelt so ein Kind auf so einem Aufblashai. Mhm. Und im Hintergrund siehst du schon, da sind noch mehr von diesen Kindern. Und dann geht eine Welle durch dieses Becken, und alle Haie kommen quasi übereinander gestapelt auf diesen Typen zu und drauf und drüber. Und du siehst so, wie er noch das Gesicht verzieht, so, oh, scheiße. Und dann geht er unter und alles ist aus. So ähnlich sah es an diesem Strand aus. Ja, genau so. Rappelvoll. Wie so ein überfülltes Aquarium, genau. Supergeil. Und da dann mittendrin der Megalodon, wie er auch erstmal so bedrohlich ankommt, und keiner kriegt das mit. So ein Stand-Up-Paddler, der sich einfach des Lebens freut und da einfach auf spiegelglattem Wasser längs fährt, und unten drunter schwimmt der Megalodon, diese das fleischgewordene so, Bedrohung. Alter, ist das geil. Das sieht so derbe geil aus. Ja. Dass es keiner merkt, finde ich ein bisschen seltsam. aber es sieht richtig Porno aus. Ja, es scheint ja keiner zu tauchen da an der Stelle, ne? Die dümpeln ja alle in ihren Schwimmring. Mal runtergucken oder so. Oder von der Badeinsel quasi. Das Wasser ist kristallklar, das müssten sie sehen. Eigentlich schon. Aber hey, egal. Ja, Details. Genau, Details. Ja, gut. Ja, nee, ist geil. Geile Szene. Dann geht's auch schon gegen Ende. Mochte ich auch gerne. Ich fand's super. Ich finde nämlich die Art und Weise, wie, Spoiler, der Mac stirbt, ist neu. Und deswegen geil. Und ich finde, das ist eine richtig schöne Idee. Das ist echt gut gemacht. Ja, eindeutig. Und ich weiß nicht, wie realistisch es ist, aber es ist zumindest nicht komplett absurd. So. Naja. Findest du? Na, also, mit der Harpune ins Auge und dann durchschieben und dann ist er tot? Ich weiß nicht. Das vorher aufschlitzen. Naja, ach so, dieses. Das ist schon geil gemacht. Ja, das ist geil gemacht. Das ist alles geil gemacht. Mit der Harpune ist nur der endgültige. Der finale Rettungsstoß, ne? Genau. Ja. Aber ich meine halt vor allem das aus Aufschlitzen quasi. Ja, ja. Ah, alles verraten jetzt. Na, wie immer bei uns. Ja, stimmt. Warum machen wir eigentlich in der Zusammenfassung nicht das bis zum Ende? Ich hab keine Ahnung. Damit wir die nicht so lang machen müssen, weil die so ungefähr bei der Hälfte abgebrochen sind. Ja, genau. Auf jeden Fall war das die längste Besprechung eines Films, die wir je gemacht haben, glaube ich. Ja, aber zu Recht, weil dieser Film auch so unfassbar geil ist. Ja, der ist voll fett, Mann. Der ist echt geil. Also einfach unfassbar geil und er hat es einfach verdient, da nochmal eine Stunde drüber zu reden oder so. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach, guckt ihn euch an, Leute. Ganz ehrlich, guckt ihn euch an. Alle drei Leute, die zuhören. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Obwohl ich weiß, dass ein paar Leute, die den Film jetzt auch gesehen haben, unter anderem eben die Jungs, mit denen ich im Kino war, sich das hier hoffentlich anhören. Und wenn sie bis hierhin gekommen sind, Hut ab, meine Freunde. Ich habe auch gesagt, ich kann schon verstehen, dass man sich, wenn man kein Interesse daran hat, keine Podcasts hört und sonstiges, diesen Scheiß hier nicht reinzieht. Aber wenn man den Film kennt und den gesehen hat, dann ist es, glaube ich, was anderes, weil man dann mitreden kann. Das ist ja das, was wir auch immer wieder hören, ne? Also, dass so eine Folge High Alarm Podcast umso schöner ist, wenn man den Film dazu gesehen hat. Ja. Da kann jetzt ja unter anderem, wie heißt sie, Caroline mitreden, die ja diese Shark XXL Box sich geholt hat. Ja. Und danach nochmal alle Folgen hören, Caroline. Und dann denkst du, ja, stimmt, ich weiß, was ihr meint. Oder nein, was für ein Quatsch erzählt ihr da? Ihr Idioten. Ach, ja. Aber ich glaube, wir können das hier uprappen. Ich glaube auch, ja. Toller Film, große Empfehlung. Wie gesagt, Mitte Dezember kommt er in Deutschland raus, ist jetzt schon vorbestellbar und wir erlauben uns mal einen Partnerlink zu installieren auf highalarm-podcast.de/HAP037. Das ist die URL zu dieser Folge. Habe ich vorher auch noch nie gesagt, sondern immer nur einmal vertwittert und dann nie wieder. Ach. Naja. Redaktionsmarketing. Wurde es überall, so ist es. Lass mal über Shark News sprechen. Du hast da ein bisschen was rausgesucht. Ja, ich war fleißig. Sharknado 6 ist bald da. It's about time. Oh, heute kam die Mail, dass er verschickt wurde. Also der kommt jetzt demnächst bei mir an. Ich freue mich so. Ich muss den noch bestellen, bin völlig vergessen. Der ist bald da und wir hoffen, ihr habt alle den Trailer schon gesehen. Der ist nämlich richtig geil. Der sieht absolut fantastisch aus und wirklich lohnt sich, den mehrmals anzugucken. Also ich finde ihn schon extrem geil. Hast du ihn gesehen? Ja. Ja, oder? Klar. Großartig. Ja, wir wundern uns allerdings wirklich, dass nach all den Jahren das Ding immer noch nicht im Mainstream-Kino angekommen ist. Ja. Oder? Ich finde es total krass. Sondern seine Deutschland-Premiere auf Sci-Fi am 7. Oktober um 8.45 Uhr feiert. Morgens. Das ist wirklich, also das ist so verschenkt. Selbst bei Sharknado 3 oder 4, was war das, den ich nicht mochte? 3. 3. War das doch so, die haben vorher so ein Event gemacht, so 18 Uhr Sharknado, 20 Uhr Sharknado 2 und dann Sharknado 3. Richtig. Und jetzt kommt der, ich meine, wir kommen ja bei der TV-Vorschau noch dazu, aber das ist wirklich dem nicht würdig, weil ich glaube, das wird ein richtig geiler Film machen. Das glaube ich auch. Also und auch die ersten Tweets, die ich dazu gesehen habe, die waren ja alle sehr, sehr euphorisch. Also ich verstehe es überhaupt gar nicht. Naja. Ja. Ist vielleicht einfach in Deutschland nicht so angekommen. Ich schätze mal, in den Staaten ist er auf jeden Fall im Kino und da ist auch richtig was unterwegs. Ja, also würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Ja, nächste Shark News. Ich bin ja ein Basketballfan, ne? Großer Basketballfan. Es gibt eine Mannschaft, die Philadelphia 76ers, traditionsreiche Franchise. Die haben einen osteuropäischen Spieler, der heißt Dario Saric. Und der hat bei Twitter das Handle @megalodon20. Und das haben halt viele nicht verstanden. Eines Tages hat er mal erklärt, warum er so heißt, also oder was das eigentlich ist. Und dann kurz danach sind die 76ers auf Instagram einmal voll durchgedreht. Okay. Und haben ein paar Fotos, guck mal, einen Ablaufplan, die hochgeladen. Ja, super. Ein paar Fotos hochgeladen. Und zum Beispiel Jaws. Und da muss man zu wissen, was das bedeutet. Also man sieht das Filmposter von Jaws, wo halt der Hai von unten kommt. Aber der Hai ist halt Dario Saric, der nach oben guckt. Und oben liegt halt ein Basketball. Und Jaws ist ein Ausdruck, den Leute in Philadelphia für alles Mögliche benutzen. Da kann man auch mal das Urban Dictionary für anwerfen. So nach dem Motto, have you seen that car? That John looks pretty good. Also einfach so das Teil, das Ding. Ah, so. Okay. Und verstehe. Deswegen ist Johns relativ witzig. Ja. Und dann haben sie noch ein Bild gepostet, Sharknado, aber da über dem S halt so ein umgedrehtes Circumflex, genau wie sein Name, Saric. Ah, er ist mit so einem das ist Ding mir gar nicht drüber, aufgefallen. Und in den Hauptrollen Dario Saric and Dario Saric. Sharknado, enough said. Und überall, wo im Original-Hype Sharknado-Poster ein Hai ist, kommt halt Dario Saric raus, wie er irgendwie sich freut oder einen Ball wirft. Und das habe ich natürlich als Fan dieser Mannschaft auch, ich finde die super, habe ich das natürlich wahnsinnig gefeiert, als ich das auf Instagram gesehen habe. Ja. Und das dachte ich, wäre auf jeden Fall was für uns. Ja, das ist auf jeden Fall großartig. Was mir noch einfällt, wir hatten uns doch gefragt, wie sie wohl den letzten Sharknado auf Deutsch betiteln würden. Ja. Mit dem großartig doppelten Wortsinn im Original, It's About Time. Großartig. Ist halt in Deutschland, es wurde auch Zeit draus geworden. Immerhin. Also es hätte auch schlechter sein können. Das stimmt. Eindeutig hätte es schlechter sein können. Wie willst du es machen, ne? Weil It's About Time, das ist so genial. Das kannst du einfach nicht übersetzen. Genau. Ja, also du kannst es übersetzen mit Es wurde auch Zeit und It's About Time. Also es geht um Zeit. Es geht um Zeit, ja. So, das stimmt. Das ist ja genau das eigentlich. Weil es in dem Film um Zeitreisen geht. Ach, danke, dass du es nochmal erklärt hast. Sehr gerne. Ich hab's auch verstanden. Ja. Witze erklären ist genau mein Ding, Baby. Ja. Ja. Was haben wir noch? Ein VR-Spiel, das an Sharknado angelehnt ist. Und da kannst du, es gibt einen 30-Sekunden-Trailer dazu, wo du im Sharknado Eye of the Storm heißt das Ding. Das heißt, du bist mindestens drin, mittendrin in diesem, in so einem Sharknado, wo du selber kämpfen musst und irgendwie die Haie abwehren und töten musst. Fand ich immer ganz witzig. Es gibt da einen Artikel zu und auch, wie gesagt, eben diesen Trailer. Fand ich ganz witzig in dem Zusammenhang. Und dann hat jemand aufgeschrieben, wer in den Sharknado-Filmen alles stirbt. Also, mit Video. Mit Video sogar? Ich habe länger. Ja, das Video ist nur gerade nicht verfügbar. Das ist nicht aufgeschrieben, das ist ein Video. Ah, ist ja noch besser. Aber leider ist das Video aktuell auf YouTube nicht verfügbar. Ja. Naja, dann, wenn es nicht verfügbar ist, dann brauchen wir es auch nicht posten. Der Artikel ist verfügbar, aber das YouTube nicht. Ach so, nicht. Na dann. Vielleicht mit VPN-Tunnel, es kann sein, dass es dann funktioniert. Ja, das ist ja ganz häufig, dass da mal irgendwas so Geo-Geficke ist. Gut, und dann zu guter Letzt noch vielen Dank an Martin, der hat uns was vom WDR retweetet, wonach ein Fossiliensammler in Australien Zähne eines 25 Millionen Jahre alten Haifischs gefunden hat. Das ist wohl von internationaler Bedeutung, eine archäologische Sensation, aber für Hai-Alarm-Hörer nichts Neues, denn die Zähne sind 7 Zentimeter lang und das Tier, aus dem sie stammen, soll 9 Meter lang gewesen sein, also ganz lächerlich. Offenbar lächerlich, ein Baby-Megalodon. Genau. Ein Jungtier. Genau. 9 Meter. Dann sind wir bei der High Alarm TV Vorschau. Ja, willst du Free TV machen erst? Ja, kann ich schnell mal machen. Wir haben ja was diesmal. Tatsächlich mal endlich was im Free TV. Und zwar am 29. September um 20.15 Uhr und in der Wiederholung am 30. um morgens um 3.30 Uhr auf Tele 5 Empire of the Sharks. Und dann am 29.09. um 22 Uhr und am 1.10. um 0.20 Uhr auch auf Tele 5 Swamp Shark. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja, der heißt, den haben wir nur anders, der heißt der auf Deutsch anders. Ja, der hat das so, war dieser so, der heißt High Summer Attack. Shark Attack oder so. Nee, Moment. Ich würde fast drauf wetten. Das nächste Astra. Ich wette dagegen. Das nächste Astra wette ich, dass der auf Deutsch High Attack heißt. Und wir googeln jetzt beide gleichzeitig, oder? Ja, können wir machen, oder? Na? High Attack. Nicht wirklich. Ist so. Ist er das? Ja. Swamp Shark, der Killer. Ey. Nee, warte mal. Also, warte mal. Ich glaube, das ist auch total bescheuert, wenn wir das jetzt recherchieren. Meistens hast du bei solchen Sachen ja recht. Also auf Amazon gibt es zum Beispiel einen Film, der heißt High Attack in Klammern Swamp Shark. Mit Christy Swanson. Den haben wir vor 3 Jahren besprochen. Ich weiß, ich war dabei. Ach so. High Attack. Ja. Ratter, ratter Tastatur. Ach, scheißegal. Mein Gott, bin ich gut. Jetzt ist keiner mehr sicher. High Attack. Beim Tierschmuggel. Ach, das ist tatsächlich der Tierschmuggel. Ja, okay. Die Sümpfe des Atchafalaya-Beckens. Genau. Okay, meine Damen und Herren, Jörn hat wie immer recht. Bamsen. Sag Ihnen jetzt, was im Pay-TV läuft. Am 29. September um 9.10 Uhr und am 3.10. um 8.25 Uhr und dann wieder am 5.10. um 8.25 Uhr auf Sci-Fi, wie alle anderen Filme auf Sci-Fi, Empire of the Sharks. Finde ich eigentlich ganz geil, dass der morgens um 9 am 29.09. auf Sci-Fi läuft und dann abends am selben Tag auf Tele 5. Ja. Egal. Am 5.10. um 9.55 Uhr und am 9.10. um 5.25 Uhr Summer Shark Attack. Am 6.10. um 6.15 Uhr und am 8.10. um 8.30 Uhr Sharknado. Und jetzt wird ein Thema bekannt. Achtung. 6.10. 7.40 Uhr und am 8.10. 9.55 Uhr Sharknado 2. 6.10. 9.10 Uhr. 9.10. 8.30 Uhr, Sharknado 3. 7.10. 5.45 Uhr, 9.10. 10 Uhr, Sharknado 4. 7.10. 7.15 Uhr, 10.10. 8.30 Uhr, Sharknado 5 und alle mal festhalten. Wie bereits erwähnt, am 7.10. um 8.45 Uhr die Premiere von Sharknado 6, Freunde, zur Primetime. Und wiederholt wird er am 11.10. um 8.55 Uhr, das nicht viel besser. Ist so verschenkt, das ist unglaublich. Super krass. Den würde ich sogar gucken. Egal. 11.10. um 6.55 Uhr und am 11.10. um 15.15 Uhr nochmal. Und am 13.10. um 6 Uhr sollten sich alle Leute Urlaub nehmen, denn da läuft 90210 Shark Attack in Beverly Hills, der beste Film der Welt. Um den Monat abzuschließen, läuft am 14.10. um 23.45 Uhr noch einmal auf Sci-Fi Planet of the Sharks. Ja, großartig. Wir haben ja gerade eine Gastschülerin, die bei uns eingezogen ist für die nächsten 10 Monate. Und, hat sie schon Haifilme geguckt? Ja. sie hat immer so, wenn sie Freizeit hat, sie kennt hier natürlich noch nicht so richtig viele Leute. Und dann macht sie sich halt gerne mal irgendwie einen Film an und mein DVD-Regal ist ja relativ voll. Nicht nur mit Haifilmen, aber eben auch. Und sie hat dann irgendwann gefragt, so, sag mal, warum magst du Haifilme so gerne? Und dann habe ich ihr halt vom Podcast erzählt und was das alles so ist. Und sie sagte, ja, mein Vater hat auch schon mal Sharknado geguckt. Und ich sage, ja, das ist ja aber noch einer von den guten Filmen. Und sie so, guck dir mal was? Die anderen an. Genau, und ich zack, hier aus dem Regal rausgezogen, 90210. Und nein, du hast ihr gleich den gegeben. Ja, selbstverständlich. Ich habe gesagt, das ist der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Den muss man eigentlich gesehen haben. Um mitreden zu können. Richtig, genau. Damit man einfach mal weiß, wo der Bodensatz ist. Und hat sich das gegönnt? Ich weiß es nicht. Sie hat es auf jeden Fall auf ihrem Stapel liegen, auf ihrem zu gucken Stapel. Aber kann auch sein, dass sie schon reingeguckt hat und oder aus Höflichkeit es nur hingelegt hat, ich weiß es nicht. Wir Wo haben kommt nie sie wieder nicht her? Aus Pennsylvania. Heißt sie, sie guckt das also auch auf Englisch, ja? Ja. Großartig. Also. Dann, oder auf Gruß, also, absolute Höheempfehlung. genau. Guckempfehlung, auch von mir. Manche Sachen guckt sie, also sie hat zum Beispiel sehr konsequent Herr der Ringe geguckt auf Deutsch mit englischen Untertiteln. Stark. Ja. Also sie kann auch von Haus aus in Anführungszeichen so ein bisschen Deutsch. Sie hat also jetzt schon irgendwie so ein bisschen Deutschunterricht gehabt in der Schule. Und versucht das auch konsequent. Also das ist halt das was hier passiert. Also ich spreche konsequent Deutsch mit ihr. Aber wenn es irgendwie kompliziert wird oder wenn sie es wirklich nicht versteht, dann schalten wir halt alle irgendwie um auf Englisch, weil es dann einfacher ist. Aber immer wenn wir irgendwie unterwegs sind, wenn wir irgendwo essen gehen oder wenn wir auch Leute zu Besuch haben, die sprechen sie halt immer auf Englisch an. Auch als wir sie am ersten Tag in die Schule gebracht haben, ihr Lehrer hat sie erstmal auf Englisch begrüßt und sie hat dann halt vergleichsweise konsequent, da wo sie es konnte, hat sie konsequent auf Deutsch geantwortet. Und trotzdem sprechen die Leute weiter Englisch mit ihr. Ja, sie wollen höflich sein und erstens wollen sie höflich sein und sagen, ja komm, ich kann das ja und auf der anderen Seite wollen sie auch zeigen, dass sie ihrer Sprache mächtig sind, sozusagen. Ja, aber also, dass diese Person wahrscheinlich hier ist, um genau das Gegenteil zu machen, ist halt. Genau, das ist halt die Falle, ne? Also klar freut man sich immer, wenn man dann mal so gucken kann, was kann man denn noch auf Englisch. Also ich spreche auch nicht so regelmäßig, aber ich höre halt viel auf Englisch oder lese viel und habe eigentlich einen ganz okayen Wortschatz, aber ich merke auch, also ich mit meinem Sprechen bin ich zum Beispiel gerade ziemlich unzufrieden. Obwohl sie, also wir sprechen da nicht drüber, ob ich jetzt spreche eigentlich gut Englisch oder so, frage ich nicht, wäre ja Quatsch. Das scheint, also wir verstehen uns jedenfalls. Ja. Naja, gut. Sie ist abgeschweift, aber sie soll sich auf jeden Fall diese Filme angucken, das ist ganz wichtig. Ja, richtig, habe ich auch gesagt. Mein Lieber, das ist mit Fug und Recht die längste Folge, die wir bisher aufgezeichnet haben, würde ich mal sagen. Also 1,5 Stunden haben wir noch nie gerissen. Aber wie gesagt, auch völlig zu Recht. Auf jeden Fall. Und umso mehr sollten die Leute nicht zu weit rausschwimmen. So ist es. Auch nach dieser Folge nicht. Genau. Denn da lauert The Meg. Und so viel anderes. Und wer es verpasst hat, den im Kino zu sehen, der muss warten. Das war dumm. Das war richtig dumm. Ja. Ihr Trottel. Mann, war das dumm. Ja. Gut. Gut. Dann haben wir es. Haben wir es mal wieder. Und dann hören wir uns in ungefähr 4 Wochen. Hoffentlich. Wobei in 4 Wochen bin ich im Urlaub, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen irgendwas hin, da bin ich sicher. Und wir haben auch wieder einen verdammt geilen Film auf der Uhr, nämlich Sharknado Teil 6. Yes, großartig werden. Das wurde aber auch Zeit jetzt. Ja. Okay, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss.